Nun ist es ja wieder Zeit für ein musikalisches Zwischenspiel. Super fies, oder? So, Tag, Kinder. Wir fangen mal an mit der Sendung. Und ich dachte, da sitzt irgendwie... Herbert Dreilich ist gestorben. Habe ich gestern in der Tagesschau gesehen. Aber spiele ich jetzt heute deswegen nicht, oder? Naja. Wobei Panterei, war der da nicht, oder bei 72? Weiß ich jetzt ohne. Ich kenne mich ja dann wieder so hin und kenne mich ohne. Das stimmt! Warte, also spiele ich doch aber 30. Wollte ich gar nicht. Naja, kein Grund, aber damit fangen wir mal heute an, oder? Kinder, so war das früher. Quasi der Mick Jagger des Kesselbundes ist tot. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, Kinder, war das nicht ein schöner Anfang, oder? Sag doch mal, Ina, was Schönes. Mensch, sag doch mal, Ina. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Kinder, ihr sollt da mal nicht so viel rumtelefonieren. Das ist ja, das hat, glaube ich, auch Stress hier. Und hallo. Den Regler muss ich auch noch aufmachen. Hallo. Ach Mensch, ist so schön vorweihnachtlich, wa? Ja, nicht. Ja, hier nicht. Bei mir zu Hause auch nicht, auf der Straße auch nicht, aber prinzipiell. Jetzt von der Musik eben. Ja, die war toll. Wer bist denn du? Robin. Ja, und? Ja, und? Was? Ja, Robin, so kommen wir nicht weiter. Wie kommen wir denn da? Dann machen wir gleich mal Schluss hier. Ah, nö. Ja, nimm dir mal richtig mal was Fetzelt sagst. Mach richtig mal was Fetzelt. Eine tolle Sendung hier, die ist wunderbar. Ach, sowas ist ja nicht fetzig. Das weißt du, das ist ja selbstverständlich, das weiß doch jeder. Dass es hier eine tolle Spitzensendung ist. Das weiß überhaupt nicht jeder. Natürlich weiß es jeder. Die wissen sollen, wissen es. Zum Beispiel nicht. Ja, die wissen es bestimmt auch. Der haben sie das gesagt. Meinst du nicht? Mann, Angela Merkel ist ja praktisch ohne alte Zonenmaus. Doch, ist doch praktisch wie eine gute Freundin von mir. Angela Merkel. So. Angela Merkel. Ich meine, ey, immerhin Quant, was ist die Quantenphysikerin, oder? So was nötigt mir immer total Hochachtung ab. Ja? Natürlich, die kann total über den Welle-Teilchen-Dualismus sprechen. Und was macht sie? Redet immer über Gesundheitsreform. Ich finde, sie sollte mehr Welle-Teilchen-Dualismus. Stimmt, das wäre interessant. Das wäre total interessant, oder? Ja, würde ich jedes Mal zugucken. Ja, ich auch. So. So, ja, machen wir ja heute. Sag mal, bist du eigentlich ein Flucher vom Herrn? Ein Flucher, so ein bisschen. Bist praktisch ein unqualifizierter Flucher. Ja. So, sag mal, ich krieg gleich überhaupt ja keine Lust mehr, dann müsst ihr wieder alle miteinander selber euch miteinander unterhalten. Ja, wenn du darauf Lust kriegst. Naja, wenn ich darauf keine Lust kriege, dann müsst ihr euch selber unterhalten. Jetzt bist du wieder überfordert, oder? Ja, doch, so, jetzt hab ich's verstanden. Ja, zum Beispiel so hier quasi. Hallo, Andra? Hallo, Lu. Ja, jetzt unterhalte ich mal hier mit Robin. Wer bist denn du, Andra? Ja, Toni. Toni. Hm. 17, bitte kommen, ruft der ganze Kinder. Juhu. Und ja. Was ist los, Toni, 17? Nee, 16. Ja, nicht Toni, 16. Ach, du bist 16. Ja, darüber kann ich jetzt überhaupt gar nicht mehr. Da kann ich überhaupt gar nicht mehr herziehen. Also da hat mich jetzt irgendwie die tiefe Resignation hat mich bereits total ereilt, von vorne bis hinten. Also. Was? Immer vorbereitet. Gut, so, jetzt unterhaltet ihr euch, betet mal. Wie bitte? Was? Du bist ja so aufgedreht heute. Ich bin überhaupt gar nicht. Ich bin überhaupt gar nicht aufgedreht. Natürlich. Nein, ich war eben praktisch im Fernsehen zu sehen, im Theaterkanal vom ZDF. Haha, das kriegt man nur, wenn man digital hat. Wenn man digital hat, ja. Na, digital. Ja, also, siehst du, Pech gehabt. Ja. So. Hab ich Pech. So, jetzt unterhaltet euch mal hier. Ja. Ja, schon schlecht. Ja, Mann, warum muss denn immer alles an mir hängen bleiben? Hallo? Hallo, Toni. Ich gebe ja zu, dass ich Geld dafür kriege, aber nicht so viel, dass ich mich jetzt wirklich irgendwie verpflichtet fühle, hier tolle Gespräche zu führen. Toni, ja, bei euch von. Nein, so fängt man okay. Ey, jetzt nicht, ey, wie heißt Toni, du? Ey, wie geht's denn dir? Ey, wie war denn dein Tag? Ey, wo kommst denn du her? Das sind doch wirklich die schrecklichsten Fragen, die man am Anfang stellen kann. Außer wenn ich sie stelle. Ja, sondern man muss gleich rennen. Ey, sag doch mal, Welle-Teilchen-Dualismus, sagt dir das was? Kennst du, ist Quantensprung groß oder ist ein Quantensprung was Kleines? Keine Ahnung. Naja, genau, keine Ahnung. Was? Was Großes? Nein, ist der kleinste mögliche Sprung. Siehste, sag ich doch. Siehste? Ah. Ja. Naja, gut. Hier sind ja schon mal gescheitert, die Gespräche, die gemeinsame. Schmeiß ich euch mal ruckzuck raus, ohne euch die Gelegenheit zu geben, Nein sagen zu können. Hallo? Ja, hallo. Wer bist denn du? Ich bin der... Warte, genau. Wer bist du? Ja, ich bin der Ello. Ello? Und der, du? Hallo, Andra. Hallo. Stranger, wer bist denn du? Na, der Rause bist du. Hallo, wer bist denn du? Ja, hallo, ist der Daniel. Daniel und Ello. Ja, hallo, Daniel. Ello war früher so ein LKW-Typ im Osten. Echt? Ein Ello? Sagte man immer, da kommt ein Ello. Atten. Watten? Ja, ist so. Ey, Mann, ich bin doch kein LKW-Fahrer. Nee, ich hab nicht gesagt, LKW-Fahrer, ein LKW. Ach so, die LKWs hießen Ello. Die haben so einen Autotyp, Ello. Ey, cool, ey, ich bin Ello. Cool, ich bin LKW. Ja, genau. Ja, überrascht mich jetzt auch ein bisschen, aber finde ich schon ganz schön, wenn junge Menschen sich freuen. Ey, cool, ich bin ein LKW. Bin ich nicht arbeitslos? Ja, ey. Warum sollen LKWs nicht arbeitslos sein? Außerdem kennt ihr beide doch die Arbeit überhaupt gar nicht. Ihr kennt Arbeit nicht, ihr kennt im Grunde den Begriff der Arbeit nicht mal nicht. Stimmt's? Arbeit macht frei. Oh, echt. Das habe ich irgendwo mal gelesen. Sag mal, das ist ja irgendwo mal gelesen, oder? Ja, aber genau so klingt's, genau so Stulle. So sieht es aus. Du fliegst gleich raus. Oh, das bremst sich. Das heißt, das darf wohl nicht wahr sein. Nee, sag, du fliegst gleich raus, ist dann auch manchmal der passende Reim. Ah, nein, bitte nicht, ich bin noch LKW. Und jetzt? Ja. Aber das wird ja kein Gespräch, wenn ich hier nicht ein ordentliches Thema vorher... Was hast du denn heute gemacht, Daniel? Ja, zack, raus ist er. Eine von den Fragen, von denen gesagt hat, er soll man sie nicht stellen, oder? Ja, ne, ich bin aber krank. Genau. Naja, darum geht's ja. Nein. Interessiert doch keinen. Ja, ich weiß. So, wer ist denn da jetzt der andere? Hallo? Ja. Aber warum rufen denn immer nur noch Kerle an, ey? Das nervt aber auch. Ja, warte. Ehrlich, warte. Warte, macht mich ungleich fertig. Schwupp, gleich ist er raus. Hallo? Hallo? Ja? Hallo, Neuer, Stranger. Wer bist denn du? Ecke, Rusche. Was? Rusche. Rusche. Und du meinst, du kannst dich total unterhalten? Naja, schon wieder blöde gelacht. Hallo? Was mache ich denn hier? Oh, ich muss wohl wieder was angestellt haben, oder? Hört mal, es tut mir leid, wenn ich euch irgendwie gestört haben sollte. Ah, Mann. Ist aber auch ein Stress heute hier wieder, oder? Hallo? Hallo, Kuttner. Ich wollte sagen, dass dein Videoabend, also dein Videoschnipselabend am Samstag echt cool war. Warst du denn da? Ja, ich war da in der Volksbühne. Bist du dir sicher? Ja, ich bin mir sicher. ZDF, 5 Jahre Theaterkanal. Von deinem Lieblingssender, vom Theaterkanal, genau. Genau, und ich wollte sagen, dass es einfach fantastisch war. Also, sehr lustig. Ich habe mich sehr amüsiert und... Muss man zu den Richtigen gehen, Baby. Bitte? Muss man zu den richtigen Videoschnipselabenden gehen. Da fallen ja die Ohren vom Stamm. Okay. Gut. So, wolltest du dich jetzt hier mit dem anderen unterhalten? Wer war der andere schon wieder nochmal? Daniel. Nee, nicht? Nee, eigentlich nicht, nee. Ach, Kinder. Oh, nicht nett. Sag mal, hier, seid ihr denn Flucher vom Herrn? Jo. Ja oder nee? Nee. Keine Flucher? Nee. Wie sieht es aus, wenn du nicht fluchst? Was sagst du dann, wenn dir eine Situation unterkommt, in der andere fluchen würden? Was sagst du dann als Nichtflucher? Meinst du jetzt mich? Ja. Du bist ja der einzige Nichtflucher. Der andere hat ja sofort Kacke gesagt. Ach so. Ja, dann versuche ich mich unter Kontrolle zu haben. Und wenn dir mal ein böses Wort rausrutscht, wie lautet dann das böse Wort? Naja, ich rufe dann wahrscheinlich Russisch. Was denn? Naja. Wobei Polnisch ist ja auch spitze, wa? Kurwa! Bringt doch auch mal Punkte. Genau. Findest du nicht? Ja, auf jeden Fall. Ja, aber sagt dir nichts, oder was? Nee. Also nee? Polnisch kann ich nicht. Wieso kannst du Russisch? Ich bin Russe. Hört überhaupt gar nicht. Ja. Russe, wenn man Russe, da muss man Roll nicht ärm und so gebrochen Deutsch sprechen und sagen, Gitler kaputt. Irgendwie sowas. Ja, genau. Nee, das mache ich nicht. Wie heißt du denn, lieber Russe? Stanislav. Kannst du richtig Russisch? Ja. Achso, Mann, scheiße, jetzt habe ich hier meine interessante Russen-CD nicht dabei, die ich übersetzt haben wollte. Oh, dann hätten wir jetzt schön die CD durchhören können. Bitte? Und dann hätten wir jetzt schön eine CD durchhören können und du hättest sie schön übersetzt. Ja, leider hast du sie nicht übersetzt. Hättest du aber hättest du sowieso nicht gekonnt, oder? Weil ich weiß ja nicht, also. Na, was denn? Ist Russisch! Ja, doch. Ja, kannst du Russisch oder kannst du nicht Russisch? Ich kann Russisch, ja. Kannst du auch so Zeichentrick-Russisch? Zeichentrick-Russisch? Na, Zeichentrick-Film-Russisch. Nupagadi und so, ne? Naja, sowas, auf dem Level. Kannst du da auch Russisch? Kannst du auch Winnie-Pooh-Russisch? Ja, so ein bisschen. Na, was denn? Ja oder nee? Wer lacht da im Hintergrund? Ist das Mutti, die alte Russin? Ja, Mutti, die alte Russin. Ist sie Russin, deine Mutti? Ja. Ja? Ja. Ach, und die freut sich jetzt? Ja, irgendwie ein bisschen, ja. Jetzt hör mal hier rein und du, dann übersetz mal. Das dauert, ich hab einen Song für dich, der dauert 40 Sekunden und ich würde mich freuen, wenn du mir den übersetzen könntest. Okay, ich versuch's. Ich halte zwischendurch immer an oder sollen wir lieber Mutti nehmen? Nee, ist schon okay. Bist du dir sicher? Ja, klar. Gut, na dann hör mal hin hier. Okay. Если я чешу затылки, не беда. Irgendwas nicht so schlimm, ich hab nicht ganz... Ja, du musst jetzt ach richtig so, hinhören. Ja, jetzt hab's verstanden. Wenn ich mich am Hinterkopf kratze, ist es nicht so schlimm. Normal, hör mal hin nochmal und dann mache ich nochmal halt. Okay. Ja, wenn ich mich am Hinterkopf kratze, ist es nicht so schlimm. Sag mal auf Russisch selber nochmal. Если я чешу в затылке, не беда. Gut. Jetzt geht's weiter. In meinem Kopf sind nur Holzsplitter. Super. Jo. Das habe ich nicht ganz verstanden. Mach ich gleich zurück. Deine Mutter freut sich, oder? Ja. Ja, endlich bringt der Junge das mit seiner Muttersprache ein bisschen mal was zustande. Genau. So, jetzt gleich wieder ernst still. Ach so, scheiße. Waren wir da jetzt richtig, oder? Ah. Ja, also... Ja, müssen wir da von vorne. So, pass auf. Okay. Halt, genau. Ja, in meinem Kopf sind nur Holz... Aha, Späne, ja. Ja, genau. Sägespäne, genau. Ja, genau. So, und jetzt weiter. Ja, ne, das kann ich jetzt nicht so gut übersetzen. Also, er meint, auch wenn sein Kopf nichts drin ist, kann er gut dichten und solche Sachen und Witze machen, ja. Echt? Ja, das ist ja Winnie Pooh, ne? Ja, ist Winnie Pooh, genau. Ja, genau. Oh, Spitze. Ja. Хорошо живет Винни Пу. Ja, na gut, auf der Welt lebt der Winnie Pooh. Also die Winnie Pooh. Ach so, ja. Auf der Welt lebt toll. Also Winnie Pooh. Ja. Gibt's gut, ja. Deswegen singt er die Lieder laut vor. Nochmal bitte. Sagt die Mutter vor? Genau. Egal was er macht, Hauptsache, der Winnie Pooh wird nicht dünn. Und hoffentlich wird er nicht dünn, aber... Ja, egal was er macht, Hauptsache er wird nicht dünn. Er wird nicht dünn, weil er sich richtig ernährt. Super. Ja. Das könnte ich jetzt übersetzen. Ja. Super. Wie heißt du denn? Ich? Ja. Stanislav, ach so. Ja. Ja, Stanislav. Und was war der andere jetzt? David, wa? Daniel. Ja, dann würde ich mal sagen, danke ich euch für euren Anruf. Kein Problem. Jetzt sind wir überhaupt noch nicht weiter. Ach so, der andere flucht ja nicht. Ja, Stanislav flucht ja nicht. Naja, kann man nicht machen. Ach, jetzt ein bisschen schöne russische Flüche wären ja auch nicht schlecht. Macht nichts. Stanislav, ich würde mal sagen, ich danke dir für deinen Anruf. Okay, Kutner. Okay? Gut. Oh, du sprichst toll Russisch. Danke. Und vor allem sprichst du toll Deutsch. Ja, danke. Wie alt bist du denn? Ich bin 16. 16? Schersten Mahlzeit, oder? Ja, genau. Oh, oh, oh, das schlimme Alter. Ich danke dir für den Anruf. Tschüss. Okay, tschüss. Das Wirtshaus und goldene Sterne sah einsam und verlassen aus. Die Turmuhr schlug 12 in der Ferne, des Wirtes Tochter war allein zu Haus. Blicke dich grüßen, dann geh in die Stadt. Downtown, bist du allein, weil keine Lippen dich küssen, dann geh in die Stadt. Downtown, vergiss im bunten Neonschein die Stunden deiner Sorgen. Hör die Großstadtmelodie, bis tief in den Morgen. Sei wieder froh, da ist alles für dich da, da wirst du Dinge erleben. People Like Us war nicht mit Bier Downtown. Wenn Fritz in der Prignitz, dann 103,1. Fritz Info. Um 22.32 Uhr das Wetter nachts zwischen 2 bis minus 6 Grad. Morgen freundlicher, nachmittags ziehen allerdings schon wieder Wolken heran bei Werten um die 4 bis 7 Grad. Und jetzt die Meldung mit Matthias Karkow. Bei der Bahn wird es bis 2010 keine betriebsbedingten Kündigungen geben. Auf einen entsprechenden Tarifvertrag einigten sich die Deutsche Bahn und die Gewerkschaften bei einem Spitzengespräch in Berlin. Im Gegenzug müssen die 150.000 Beschäftigten länger arbeiten, um Kosten zu sparen. In Berlin hat Bundesinnenminister Schily ein neues Antiterrorzentrum eingeweiht. Durch die Arbeit der Einrichtung soll Deutschland besser vor Anschlägen geschützt werden, sagte der Minister. Bis zu 200 Beschäftigte sollen in dem neuen Zentrum Informationen austauschen und analysieren. Die EU-Kommission lässt die Defizitverfahren gegen Deutschland und Frankreich weiter ruhen. Derzeit seien keine weiteren Schritte erforderlich, erklärte EU-Währungskommissar Almunia in Straßburg. Milliardenschwere Strafzahlungen sind damit vorläufig vom Tisch. Die Türkei will nicht jede Bedingung der Europäischen Union für Beitrittsverhandlungen akzeptieren. Ministerpräsident Erdogan sagte, er würde bei inakzeptablen Bedingungen auch Nein zur EU sagen. Die EU-Staats- und Regierungschefs wollen am Freitag über die Aufnahme von Beitrittsgesprächen mit der Türkei entscheiden. Interessant, dann machen wir mal hier ist irgendwas nicht ganz in Ordnung. Moment, dann nehmen wir das hier. Wir haben keine Verkehrsmeldung, wünschen gute Fahrt. genau. Noch bis zum 24. Dezember. Jeden Tag Türchen auf. Wow. Ein Event. Karten drin für Fritz-Konzerte. Rammstein, Silbermond, Die Toten Hosen, Scala, Green Day und das letzte Konzert der Guano Apes. Der Fritz Eventskalender. Konzerte statt Schokolade. Gewinnt mit noch bis zum 24. Dezember und im Radio. Preis der Musik. Fritz. Me. I told them all about the golden rule. They just laughed in my face and called me a space case, the last of the human race, the last of the human race. Mit Rock This Town von seiner relativ neuen The Late Great Daniel Johnston Discovered Covered eine CD, eine Doppel-CD, auf der einen Seite alle Coverversionen von Daniel sind, auf der anderen Seite sie die Originale plus einem neuen Song, diesem eben Rock This Town, Track 19 auf dieser CD. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Ach Kinder, mein Traum wäre ja, dass ihr schöne Sendungen ganz alleine macht. Das ist gewissermaßen einer der Punkte, an denen ich arbeite. Die Qualifizierung der Hörerschaft zum Selbermachen, und ich tatsächlich nur noch moderierend vermitteln würde und den einen oder anderen vielleicht etwas ungeschickten Übergang etwas geschickter brückenbaumäßig gestalten würde, das ist offensichtlich, wäre nicht so einfach. Insofern machen wir hier weiter. Zentralistisches Feudalradio. Le tas, c'est moi, das Radio bin ich. Von daher sage ich jetzt ein Thema und ihr könnt alle von unten aus, wenn es sein muss, hier anrufen. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097110. So, und jetzt machen wir erstmal ein Thema klar. Naja, vielleicht mit Hilfe eines Hörers. Hallo? Ja, hallo Kutti. Wer bist du denn? Ich bin Cleo. Cleo? Ja, und... Warum schallerst du denn so, Cleo? Ich glaube, weil ich mein Radio anhabe. Das kann sein. Weißt du was? Mach mal dein Radio aus, Cleo, und dann weiß ich was. Nee, pass auf. Nein, Cleo, mach mal ist dein Radio aus? Ja, mein Radio ist aus. Cleo, ich weiß, dass du 16 bist. Nein! Nein, ich bin keine 16. Sondern? 23. Echt? Ja. Wie hast du das gemacht? Ich weiß nicht, da hat meine Mutter und mein Vater was mit mir. Naja, aber der Rest liegt dann an dir, als du 0 warst. Also bis 0 praktisch. Da waren es Mutti und Paar, oder sagen wir bis 3, 4, 5. Aber der Rest muss man doch selber leben, das ist ja nicht so einfach. Das ist überhaupt nicht einfach. Na, sag ich doch. Deswegen habe ich eben gefragt, wie du machst das überhaupt, 23 zu werden. Weil denkst du, was das für eine Mühe sei für mich war, so alt zu werden, wie ich jetzt bin. Total jeden Tag immer unter Kontrolle haben müssen, dass man das Ende noch erlebt. Zum Beispiel bei Rot nicht über die Straße gehen, keine Fliegenpilze essen, lauter so Sachen. Ja. Da muss man doch Hölle aufpassen. Was muss ich? Hölle aufpassen muss man da. Man muss Superhelde aufpassen. Was Hölle, heißt? Hölle, nicht Helde. Hölle, wie die Hölle, wie Teufel, Hölle. Man muss Hölle aufpassen. Ja. Cleo, von wo rufst du denn an? Ich? Aus meinem Bettchen. Wie wat? Wie wat? Von wo aus rufst du denn an, Cleo? Jetzt sag doch mal. Aus Friedrichshain. Aus Friedrichshain. Was genau. Machst du denn im Friedrichshain? Na, da wohne ich. Genau. Genau. Und ich pass auf, ich habe nein, echt? SMS bekommen. Nein. Doch. Und nein. Sag, dass ein es gibt eine riesen Fangemeinschaft von dir, beziehungsweise eine Frau, die auch immer Kuttner hört. Naja, eine Frau ist jetzt keine riesen Fangemeinde, würde ich mal sagen, oder? Wollen wir mal hoffen, dass es noch ein paar mehr andere sind. Ja. Aber die möchte ich ja kennenlernen. Ja, ist ja toll. Ist ja toll. Und denn, dann soll sie anrufen, dann lernt sie mich mal kennen. Wie heißt sie denn? Wie sie heißt? Ja. Kathi. Wie? Kathi. Kathi? Kathi. Kathi. Na, ist ja schon mal was. Na, warum rufen die nicht immer hier mal selber mal an? Dann kann die mich mal kennenlernen. Ja, genau. Was stand denn da in der SMS? Was? Was stand denn in der SMS? Naja, dass sie halt immer Kuttner hört und dann halt ja, noch ist das schon mal Radiosender. Gut. Naja, meine Lieben auch. Beim RBB. Ja. Ich sag da keinen Namen. Nee, sag keinen Namen. Mir geht's dir gut? Ja, und dir? Ja, mir geht's wunderbar. Echt? Du klingst ja so ein bisschen angetüdert. Kann es sein, dass du vielleicht irgendeinen Glühwein zu viel genommen hast? Nee, war kein Glühwein, war ein bisschen Bier. Och, Mann. Aber wenigstens warm gemacht und ein bisschen Zimt und Zucker drin, oder? Damit mal so weihnachtliche Gefühle entstehen, noch im Friedrichshain. Oder bist ja, du jetzt eher so punkmäßig? Nein, das auch war, nicht. War Büchsenbier? Ja nee, es gibt ja jetzt auf dem Bahnhof immer diese wunderbaren Umschläge. Da kann man nämlich rubbeln und dann hat man einen Duftton. Hast du die noch nicht gesehen? Nee, ja, ich bin jetzt auch nicht der Typ, der sich rubbelt. Ruppelt? Ja, nee, bin ich nicht. Ruppelt. Ruppelt. Und was hat das jetzt mit deinem Alkoholismus zu tun? Na, den hast du ja angesprochen. Ja, aber was haben denn jetzt denn Ruppelduft-Tütchen damit zu tun? Ich will nicht in mein Bier reinmachen. Ja, warum denn nicht? Na, wegen der Weihnachtsstimmung, meinte ich nur. Ach so. Mann, jetzt ist ein Bier nicht gerade das weihnachtlichste Getränk, oder? Da wäre das schon ganz schön, wenn man noch ein bisschen Zimt, eine Vanillestange und ein bisschen Zucker drin machen würde ins Bier und das leicht anwärmen. Leicht anwärmen. Ja, und dann dreht's aber auch besser. Dann dreht's besser. Na, ich glaube, das hat bei mir schon ganz gedreht. Hat schon gedreht, oder? Hat schon gedreht. Ja? Da war das achte Bier wohl nicht mehr ganz so sauber. Das welche, das achte? Ja. Nee, da bin ich noch nicht gelandet. Nee? Wie weit bist du denn jetzt schon auf der Bierleiter? Wie viel Treppchen? Wie auf der Liter. Auf der vierten? Mann, auf Mann. Auf der vierten Stufe. Auf der vierten Stufe. Cleo, Cleo, Cleo. Sag mal, das wird hier heute eine richtige Trinkersendung. Ja. Das ist auch nicht schön, hier hören so viele 16-Jährige dazu. Kinder, ihr 16-Jährigen, ihr sollt Alkopops trinken, um die deutsche Wirtschaft ein bisschen in Gang zu bringen. Genau. Schön Alkopops, Alkopops, Alkopops. Nicht so billig Bier. Wie unser einer. Wie unser einer, genau. Oder? Warte, wenigstens aus der Büchse. Aus der Büchse? Ja, das Bier. Nein, das trinke ich nicht aus der Büchse. Nee, aus dem Papp, aus dem Papp, aus dem Pappcontainer. Nein, auch nicht aus dem Pappcontainer. Bier aus dem Tetrapack. Das ist echt sowieso das Allerlässigste. Hast du schon mal Bier aus dem Tetrapack getrunken? Nein, wo gibt's das denn? Ja, weiß ich auch nicht. Ich auch noch nicht. Würde ich gerne. Nicht in Amerika. Finde ich irgendwie total gut. Da würde ich mich schön mit einer Heizdecke schön vor Kaiser setzen und Bier aus dem Tetrapack. Und damit irgendwie die gesellschaftlichen Verhältnisse anklagen. Was ich dich fragen wollte, verschenkst du heute noch Freikarten? Ja. Und was muss man sagen um 0 Uhr? Aber wofür denn Freikarten? Na, für deine Videoschnitzel. Nee, nee. Die waren ja jetzt am Sonnabend. Na, das habe ich mitgekriegt. Ja, aber da bin ich nicht durchgekommen. Das war ganz blöd, da war ich nämlich im Krankenhaus. Ah, was hast du denn im Krankenhaus gemacht? Da habe ich dich angerufen, weißt du das nicht mehr? Nee, warum? Nee. Nee. Ach, wegen leichter Depression. Ach so, und jetzt? Jetzt ist wieder alles gut hier. Ja, echt? Ja. Naja, klar, nach dem vierten Bier sieht die Welt ganz anders aus. Genau. Genau. Aber ich sagte, du musst ein bisschen eine Vanillestange, Zimt und Zucker drin machen und anwärmen. Vanille, Zimt. Was war das? Vanillestange? Zimt? Zimt. Zucker. Zucker? Zucker! Scheiße. Ja, und dann schön warm machen und dann. Ja, ich okay. Weiß. Dann brauche ich nur ein Biersaft. Ja, und dann möglichst in der Nähe der Kloschüssel aufhalten. Wieso? Na, vorsichtshalber. Vorsicht halber. Ja, oder den Eimer ins Wohnzimmer mitnehmen. Vorsicht halber. Vorsicht halber. Okay. Genau, schreib dir nicht hin, Vorsicht halber. Na gut. So, Mann, Cleo. Aber was, sag mal, hast du nicht den Eindruck, dass du ein bisschen dein Leben verschwendest? Dass du mal lieber was machen solltest? Dass du mal schön, sagen wir mal, Altgriechisch lernen könntest? Ja, Altgriechisch, nee, momentan bin ich bei Hitler. Ja, Hitler lernen kann man nur mit links. Was? Hitler kann man nur mit links. Seit 5:45 Uhr wird zurückgeschossen. Wie bitte? Ja, Hitler ist doch natürlich, da wackelst du mit der Hand ein bisschen, machst ja so ein genau. Ein bisschen Tesafilm unter die Nase und dann bist du Hitler, das ist ja kein Problem. Bei Hitler. Dann lies mal lieber Alexander, naja, oder das ist jetzt gerade wieder so kinomäßig. Genau, Perikles! Darf ich dir was vorlesen? Perikles, was denn? Warte mal, das ist die Händlerin von Babylon und da gibt es einen super Satz. Was ist denn die Händlerin von Babylon? Na, das werden die Gesine Mannheims wahrscheinlich sagen können, aber pass auf. Bevor die Zeit zur Linie wurde, war sie ein Kreis. Bevor Kriege die Geschichte prägten, war es der Lauf des Wassers. Bevor das Göttliche männlich wurde, war sie weiblich. Vor Babylon war... Na, was war da? Na, was war da? Na, Ur. Ohne H. Da war Ur. Na, super. Jetzt hast du was gelernt. Genau. Was machst du denn so, Cleo? Außer jetzt Bier trinken und rumhitlern. Du, das fragen mich momentan irgendwie seit 3 Stunden ganz viele Frauen per SMS. Wieso denn Frauen per SMS? Bist du in so einer Selbsterfahrungsgruppe mit Uterusatmen und pythagoreischem Zahlen singen? Nee. Sondern? Ich mag das männliche Geschlecht rein sexuell nicht so gerne. Ja und? Nee, das hat ja jetzt damit nichts zu tun. Das erklärt doch nicht, dass du dein Leben so verschwendest. Ich verschwende doch mein Leben nicht. Wieso denn nicht? Wie heute 3 Bier, nee, 4 waren. Nee, was machst du denn mit deinem Leben? Was ich mit meinem Leben mache? Ja, was machst du denn damit? Na, ich... Ja, na siehst du? Ich komme ins Stottern, ne? Ich glaube, ich mache da schon ganz schön viel. Und gerade bei euch. Was denn? Naja, da gibt's halt so einen Radiosender. Und da rufst du mal an? Nee, da rufe ich nicht an. Sondern da hörst du zu? Nee, da höre ich auch nicht zu. Sondern, was machst du denn da? Na, was werde ich da wohl machen? Na, weiß ich auch nicht. Bist du ja die hier immer staubsaugt? Nein, das bin ich nicht. Sondern? Wir laufen uns mindestens immer dienstags über den Weg. Die überhaupt ja nicht. Ich laufe immer nur entweder Kötter-Heinrich oder sagen wir mal Kerkhoff über den Weg. Na, dann guck jetzt gleich mal so in circa 10 Minuten hinter dir aus dem Fenster. Wo denn? Da ist nichts. Ja, du bist doch jetzt im Studio. Stimmt. Na, siehst du. Und? Na, dann guckst du halt mal aus dem Fenster. Und machst du dann wenigstens Faxen? Na, super, ein Faxen mache ich dann. Naja, dann mach aber mal Faxen. Ja, und dann komme ich rein zu dir. Genau. Und jetzt erklär mir mal bitte, wie das bei dir mit dem Fluchen bestellt ist. Mit dem Fluchen? Ja, auch wenn dich das männliche Geschlecht sexuell nicht so interessiert, hat man ja trotzdem andererseits immer mal hin und wieder eine Gelegenheit, trotzdem zu fluchen zu müssen, oder? Naja, Fluchen artet sich dann bei mir so aus, dass die Bude aussieht, die Scheiße. Nämlich, dass ich alles demoliere. Ah, Fluchen? Nein, jetzt so rein verbal. Ich bin nämlich auf der Suche heute, dachte ich mal, und das wäre jetzt quasi ein Vergleich mit dem Hessenlande, auf der Suche nach schönen, etwas altertümlichen Schimpfworten. Beleidigungen. Wie man andere Menschen nennen kann. Nochmal! Nee, wie man andere Leute bezeichnen kann. Man sagt doch, gemeinhin sagt man Idiot zum Beispiel. Arschloch. Ja, sowas. Aber das ist natürlich, das ist alles so abgegriffen. Ich finde so richtig schöne, alte, ehrwürdige Beleidigungen für andere. Verstehst du, sowas wie Radaubruder, was ja überhaupt keiner mehr sagt. Trotzdem die Welt voller Radaubrüder ist. Ponymaisch. Oh nein, weißt du was? Was denn? Es hat gepiept. Schon wieder eine SMS. Das kann es auch sein. Oder mein Handy-Dings ist zu Ende. Oh. Mann, ey, Cleo, gerade wo das so schön wurde, oder? Ich kann dir aber meine Nummer... Gerade wo wir hier so schwingungsmäßig praktisch. Genau. Tschüss, Cleo. It's all over now, Baby Blue. So, warum verschwindet die hier nicht? Hallo? Ah, hallo? Hallo? So, lieber Freund, wer bist denn du? Nein, dann bin ich gleich drin hier. Naja, Mann, ey, mal ist, naja, soll ich jetzt hier draußen jetzt hier extra noch jemanden hinsetzen oder was? Ein Einlasser? Ich bin hier aus Spandau. Ach, aus Spandau noch? Ich hab mir hier ein paar Stichwörter gemacht. Was denn für Stichwörter? Na, Stichwörter. Ich hab mir Stichwörter gemacht. Ich wollte ein Damm-Damm mit Heino gemischt. Das würde ich ganz gerne mir mal irgendwann mal wieder aufnehmen. People Like Us heißen die. Wunderbar, das war wunderbar. People Like Us heißen die, heißt die. Ist eine junge Frau. Das findet man so im Internet. Hast du eine, haben die da in Spandau schon Internet? Nee, wa? Nee, in Spandau gibt's sowas nicht. Haben die in Spandau eigentlich eine U-Bahn? Doch, U-Bahn gibt's, aber ich komme da nicht hin. Und haben die abends nächtlich beleuchtete Straßenlaternen in Spandau alles, schon? Alles, echt? Alles. Oh, kick an. Gibt das alles. Spandau ist ja schon fast Mongolei, oder? Nee, aber wirklich. Wie komme ich nach ran? Ist ja praktisch hinter Polen, Spandau. Naja, weiß ich, ohne, indem die immer schön zu, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich es nächste Woche nochmal spiele. Nicht, na, nächste Woche, gut. Nee, kann ich eben gerade, kann ich gerade eben nicht sagen, wollte ich, habe ich gesagt, sag ich. Mensch, ich brauch das doch, aber das war gut, weil das kriege ich nie wieder. Ah. Weil ich bin der Einzige in Radio 1 Hörer, wirklich. Ja, Mann, wenn das jetzt die Kollegen da drüben hören, jetzt hört gerade wieder keiner bei denen Radio. Ah, also da werden die aber auch verrückt. Bei Fritze reingerutscht bei dir jetzt. Aber. Jetzt praktisch aus Versehen. Genau. Ah, lass dich nicht erwischen. Wenn und die das von Radio 1 hören, dann kommen die, dann schicken ihr so eine Schlägertruppe vorbei und dann wird ihr aber ordentlich die Mütze poliert. Nee, du willst woher wissen, dass ich eine Mütze aufhabe? Naja, das weiß ich eben. Naja, Mann, ey, du hast es jetzt hier mit einem total sensiblen Radiomoderator zu tun. Ja, nicht wie sonst immer, dass man so abgebürstet wird und ja über die Köpfe der Menschen, unserer Menschen hinweg spricht. Nee, ich bin da für die Menschen in unserem Lande. Ich argumentiere auf Augenhöhe. Genau. Und ich lasse mich auf die ein, ich bin total offen. Und übrigens, ich bin über 16, ja. Du redest hier mit jemand, der ist über 16. Boah! Das ist ja schon mal toll. Das heißt, deine Zielgruppe, eigentlich bin ich doch ja nicht deine Zielgruppe, oder? Ich habe nur sympathische Menschen. Unsympathisch hier? Allen Alters. Nee, von daher bist du meine Zielgruppe, weil du so irre sympathisch bist. Genau. Und natürlich, weil du auch Spandauer bist. Aber ich bin hier auf dem Äther jetzt, oder? Natürlich bist du auf dem Äther. Was denkst du, wo du bist? Bist du hier nicht bei Radio 1, sondern da bist du hier gleich, bist du richtig da. Das ist ja unglaublich. Das ist eben das Schöne hier. Das meine ich. Gut, mal. Oder diese, du machst mal fertig hier. Diese Direktheit, wa? Das ist es doch. Ehrlich gerade. Die macht dann natürlich Angst, aber andererseits ist es so toll. Oder nicht? Die Direktheit. Du schockst mal, ich wusste ja, ich komme hier und alle so. Naja, aber sei doch froh, dass du gleich durchgekommen bist. Ist doch auch mal schön. Nächste Woche einschalten? Ja, das auf jeden Fall. 22 Uhr. 22 Uhr, nächste Woche. Und dann möchte ich Heino und Dam Dam. Ah ja, ich geb mir Mühe. Machst du das? Spielst du das für mich? Nein, das kann ich nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass für mich, für Spandau. Ich kann nur sagen, dass ich mir Mühe gebe. Hilft dir das schon weiter? Versprechen kann ich es nicht. Gut, alles klar. Weil ich so ein verlogenes Aas bin praktisch. Verstehst du? Ja, ich weiß. Ja. Alles klar, ich sag jetzt. Wie heißt du denn eigentlich überhaupt, Spandauer? Ich bin Micha. Micha, naja, das ist doch schön. Spandauer. Ja, ein Spandauer bin ich. Ja, da muss ich dich aber nicht so schämen. Warte mal, ich kick gerade mal, ob ich hier nämlich nicht. Mensch, Micha! Jetzt schalt da mal dein Aufnahmegerät ein. Hast du das? Was für ein Aufnahmegerät? Na, du hast ja gesagt, du wolltest es aufnehmen. Hallo? Ja, ich bin noch dran. Ja, aber du hast ja gesagt, du wolltest es aufnehmen. Ja. Musst du dann ein Aufnahmegerät haben? Also du spielst das jetzt, ja? Nee, ich spiele aber was anderes. Was aber jetzt nur für dich, Micha. Ich will doch nicht mich aufnehmen. Mann, Micha, du sollst ja nicht dich aufnehmen. Ich spiele doch was für dich. Gut, dann mach das mal. Und nimmst du denn auf? Ja, jetzt nimm ich auf. Echt? Ja, warte mal. Micha, dann sag ich tschüss. Aber du musst die Starttaste dann schon drücken. Ja, mach ich. Okay, tschüss, Micha. Alles klar. So. Guck da mal weiter so. Ja, ich sag das nochmal richtig laut. Weiter. Ich sag das mal noch richtig laut Knut-mäßig an. Kennst du den eigentlich noch? Wie Mich? Meinst du denn jetzt? Na, Lord Knut. Lord Knut, den meinst du mit den Holzbeinen, oder? Ja, natürlich, den kennst du. Na Mensch, ich kenne doch alle. Naja, sag doch. Alle, naja, genau, sag doch. So, Micha, dann drück mal jetzt hier auf die Starttaste und ich sag das mal richtig Lord Knut-mäßig an. Sag mal, kannst du mir nicht fallen tun? Was denn? Mach das mal in 3 Minuten. Ich bin noch nicht so weit. Ich muss ja erst mal okay, alles Micha. Aktivieren. Ja, ich unterhalte mich hier noch mit eben und dann mache ich das. Dann. Gut, gut, na, mach okay. Weiter so. Tschüss, Herzchen. Tschüss, Micha. Klar, ja. Schöne Grüße nach Spandau. Ciao, ciao. In 3 Minuten bist du dran. Hallo, wer bist denn du? Hallo, Kuttner. Hier ist der Frank. Hallo, Frank. Hi. Hi. Hast du jetzt schon mitgekriegt? Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht zu deinen lustigen Schimpfwörtern, die du suchst. Nicht lustig, sondern nur so old-fashioned aus der Mode gekommen. Ja, genau, die meine ich doch. Genau. Was hältst du denn von Rotzer? Rotzer ist... Alles Rotzer ist... Nein, nicht alles Rotzer. Alles Rotzer, klar. Ja, Rotzer, genau. Ja, Rotzer. Naja, ja, aber wann hat man das, wir hatten das wann gebraucht? Das ist irgendwo schriftlich belegt. Naja, kann man sagen? Weiß ich auch nicht. Also ich kenne das halt so aus dieser, ja, Pionierzeit. Da hat man die ganzen FDJler, die so ein bisschen böse waren, ja, so Rotzer genannt zum Beispiel. Ach, echt? Ja. Rotzer für böse FDJler? Ja, naja. Ja, aber da hat man ja heute überhaupt ja, gar keine Gelegenheit. Diese ganzen Halbstarken, weißt du? Hat man ja heute ja keine Gelegenheit mehr zu schimpfen, weil gibt genau. Da kommen noch böse FDJler, oder? Genau, genau. Genau. Rotzer. Naja, ist doch super. Ja, das... Freut mich doch schon mal über Rotzer. Bitte, bitte. Und, na, ich weiß nicht, halbstark, aber ich weiß noch... Halbstark als Ojans. Ja, im Grunde so... Gammler war ja früher immer ein Schimpfwort, das oder? Das ist auch nicht schlecht, das Gibt's stimmt. Das Gammler auch eigentlich noch? Gammler? Stadtstreicher. Halbstark. Naja, das ist, glaube ich, eher ein Zustand, oder? Ja, gut, okay. Also, oder sagen wir mal, eine soziale Situation. Aber jetzt noch nicht so von vornherein ein Schimpfwort. Ja, aber ich glaube schon, dass viele Leute, die in den oberen Schichten sind, diese Leute dann auch beschimpfen als... Ja, oder sich selber. Oder wenn sie mal den anderen aus der Oberschicht ordentlich, dann sagen die zu dem Stadtstreicher. Das könnte natürlich sein. Wäre eine Möglichkeit. Rotzer, Gammler, Halbstarker. Na, wunderbar. Naja, da haben wir doch schon mal einen Anfang getan. Die 3 Minuten sind auch rum, oder? Und wir können mich auf die Uhr geschaut, aber ich hoffe mal, Spandau ist bereit. Und können, genau, hoffen wir mal beide, oder? Genau. Frank, vielen Dank für deinen Anruf. Bitteschön, Kuttner. Tschüss. Ciao. So, jetzt, ey, Spandauer, hörst du? Der Song ist nur für dich. Hey, Frank in Spandau. Hieß der Frank? Nee, das war eben Frank. Micha, hallo Micha in Spandau. That's your song. Da war einmal ein Starkner, der sehr viel auf dich hält. Der ging in eine Kneipe ins Falkenhagener Feld. Dort wollten sie ihn beschubsen, da er schon reichlich trank. Doch haben sie ihn eingeladen, weil er so lustig sang. Ja, ich bin Spandauer, ein echter Spandauer, ein Original-Berliner Kind. Ja, ich bin Spandauer, ein echter Spandauer, wo Wald und Wasser reichlich sind. Ein wunderhübsches Mädchen direkt aus Haselhorst ging gerne in die Pilze in unseren schönen Forst. Sie hat auch viel gefunden in jenem großen Wald. Heute ist ihr kleines Baby schon 14 Tage alt. Und es ist Spandauer, ein echter Spandauer, ein Original-Berliner Kind. Ja, es ist Spandauer, ein echter Spandauer, wo Wald und Wasser sind. In Gato und in Klado am Wochenende man ist, da gibt es auch noch Viehzeug, hier riecht es noch nach Mist. Mist schwimmt auch in der Havel, doch das wird übersehen. Ich hab schon drin gebadet und fand es wunderschön, denn ich bin Spandauer, ein echter Spandauer, ein Original Berliner Kind. Ja, ich bin Spandauer, ein echter Spandauer, wo Wald und Wasser reichlich sind. Ein Mann aus Hakenfelde, der hatte eine Frau. Sie war von seinem Gelde die ganze Woche blau. Er war nicht auf den Kopf gefallen und hat auch nicht gepennt. Drum hat er sich so schnell es ging von diesem Weib getrennt. Denn er war Spandauer, ein echter Spandauer. Jetzt fährt auch schon die U-Bahn bei uns in Siebenstadt. Das ewige Gebuddel, das hatten alle satt. Wo sie nun endlich fertig, find ich sie wunderschön. Weil jetzt auch noch mein Spandau von unten ist zu sehen. Denn ich bin Spandauer, ein echter Spandauer, ein original Berliner Kind. Ja, ich bin Spandauer, ein echter Spandauer, wo Wald und Wasser reichlich sind. Wo Wald und Wasser reichlich sind. So, Michi. Der war für dich. So, wer jetzt Kinder, ist jetzt klar, worum es geht hier heute, oder? Um old-fashioned etwas außer der Mode gekommene, gleichwohl sehr schöne Schimpfworte. Wer also so Beleidigungen, Beleidigungen eigentlich. Wer da war, ordentliche Tast. Ah, ich habe echt neulich in Frankfurt echt ein tolles gehört. Aber sag ich vielleicht eher zum Ende der Sendung hin. Ich würde nämlich, also kommt aus der doppelten Motivation diese Sendung heraus. Einerseits würde ich selber gerne mal wieder schöne neue Beleidigungen kennenlernen, weil man hat ja immer nur so ein begrenztes Reservoir. Andererseits denke ich auch, das ist hier praktisch eine Bildungssendung. Mir stößt besonders dieses unqualifizierte Beleidigen unterwegs auch immer auf und unangenehm auf die Trommelfälle. Von daher dachte ich, müssen wir jetzt mal hier zu qualifizierten Beleidigungen schreiten. Macht euch vorher wirklich Gedanken, bevor ihr hier anruft, dass jetzt wirklich was richtig Fetzig zu hören ist. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. So, hallo, lieber Freund. Tag, Kuttner. Mensch, Tag, wer bist du denn? Ich bin Klaus. Na, sag mal, du bist aber auch keine 16 mehr. So sieht es aus. Du bist doch Radio 1 hören, du darfst ja hier auch ja nicht mehr Fritz hören. Was ist denn mit dir? Musik ohne ich. Naja, bloß so, haben wir jetzt gerade mal aus Spandau gehört. Wollte ich mal den Faden aufnehmen und ein bisschen den Bogen bauen. Nee. Wie heißt denn du? Klaus. So sieht es aus. Naja, klar, du kannst ja nur Klaus heißen. Klaus, so sieht es aus. Genau. Mensch, Klaus, ist ja auch schön, dass du mal anrufst. Von wo aus rufst du an? Oder Spandau? Nee, was Pankow. Ach, schade, Reinickendorf, wer fehlt mir auch noch? Nee. Ja, Pankow. Panko, kille, Panko. Genau. Oder, genau. Ach, da gibt's doch von Panko auch einen super Song, wo die selber Panko singen, wa? Ja. Kennst du den? Ja, nee. Kennst du nicht? Kennst du Panko? Also ich meine nicht den Stadtbezirk, sondern die Band. Ja, die Band, ja. Die Band. Aber schon eine Weile her. Ja, ist schon eine Weile her. Na und? Scheiße, habe ich Panko jetzt hier, jetzt nicht hier. Das wäre ja auch mein Ehrgeiz. Für jeden einen Song. Wenn Toni anruft, Toni 17, bitte kommen. Wenn Micha anruft, ich bin Spandauer. Wenn du anrufst, Panko spielen. Wäre auch spitze, oder? Ja. Ah, bin ich wieder nicht richtig vorbereitet. Naja, gut. So, Klaus. Was machst du denn eigentlich da in Panko? Wohnen. Richtig wohnen? Ja. Wird das jetzt nicht immer vornehmer, Panko? Wird das nicht so Villenviertel? Darf man da nicht nur noch als Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank wohnen? Nee, die wohnen am Potsdamer Platz wahrscheinlich, irgendwo ganz oben, oder? Naja, wie man in das Schloss da in Panko. Ach so, das Schloss, was machen die da mit dem Schloss? Was ist mit dem Schloss? Wohnen die da? Wohnt da jemand? Nee, wa? Nee, ich glaube. Das ist da so ein bisschen verratzt, hä? Naja, da fehlt ein bisschen Geld, oder? Ja. Wohnst du da am Schloss? Naja, ein bisschen weiter weg. Ah ja. Und wie groß ist denn deine Wohnung im Verhältnis zum Schloss? Relativ klein. Relativ klein. Da bin ich aber beruhigt. Wohnst du denn alleine in dieser relativ kleinen Wohnung? Ja. Warum denn? Sag mal, du bist doch schon erwachsen. Du solltest doch eine Frau und ein süßes Kind haben. Naja, das zeigt alles hinter mir. Ach, so alt bist du schon, dass du jetzt praktisch hinter dir hast? Eieiei. Und das Kind, vermisst du das nicht ein bisschen? Gerade nach Vorweihnachten? Alle 14 Tage. Na, ja. Das ist ja auch ein Trost. Und Weihnachten? Bist du da ganz alleine? Musst du denn runtergehen bei Hanni und Rolf? Genau, ausheulen. Und dich ausheulen und ein Bierchen trinken? Ja. Ach man, das Leben ist aber auch bitter manchmal, oder? Für dich? Nee, für dich. Ja, für mich nicht. Nee, weil bei Hanni und Rolf so gemütlich und so warm ist? Na, das weiß ich nicht, aber... Aber? Hanni und Rolf sagt mir auch nichts. Hanni und Rolf? Naja, wie heißen denn die Kneipen? Wie heißt denn? Bei mir heißt es Halligalli zum Beispiel. In Halle heißt es Trullala oder Tralala. Wie heißt denn bei dir? Eine schöne Kneipe, wo man weiß, man ist zu Hause, gibt nichts zu essen, aber braucht man ja auch nicht, wenn man in die Kneipe geht. Ich gehe ja Weihnachten in die Kneipe. Warum denn nicht? Was machst du denn Weihnachten? Na, Kunden, hast du keine Familie oder was ist mit dir? Naja, du hast doch aber keine, du wohnst doch alleine. Ich mach mir bloß Sorgen. Ich hab eine neue Schwester. Ach so. Und dann machst du mit Schwester und großem Bruder, macht ihr Topfschlangen unterm Baum oder was? So sieht das aus. Und Mutti stellt einen bunten Teller hin. Genau. Wie alt bist du denn? Ich bin 38. Mensch, da muss Mutti jemanden einen bunten Teller hinstellen? Ja. Für den großen Klaus? Dann machst du das für deine Tochter nicht, aber... Sag, ja, die ist aber die 38. Ja, die freut sich doch auch, wenn du einen bunten Teller machst oder nicht. Nee, nee, ich mach keinen bunten Teller. Nee, was machst du denn? Na, das ist eine Rock'n'Roller-Familie. Wenn ich ihr was anbiete, dann ein selbstgemachtes Tattoo mit Häkelnadeln oder lass ich sie ein bisschen pierce mit der Lötkolben. Ja, dann hast du aber nicht volle Mühe bei dem kleinen Stern. Ja, dafür kann ich doch nicht. Ja, der ist mir so rausgerutscht. Ja. Das ist scheiße, oder? Der sieht aber gut aus. Ja. So, Mann. Ach, und du bist dann echt bei Mutti? Nein, ich bin bei meiner Atze. Und der, weil der eine Frau und ein Kind hat, oder? Weil der sein Leben ein bisschen auf die Reihe gekriegt hat. Nein, und nicht so ein Loser ist wie du. Weil er sich gesagt hat, er hat sich einen neuen Herd gekauft und dann will er kochen für uns alle. Also treffen wir uns da. Der hat sich einen neuen Herd gekauft? Ja, das ist doch stark, oder? Das ist spitze. Sag mal, Männer, die sich neue Herde kaufen, da denkt man auch, die haben ihn an der Waffel, oder nicht? Das ist ja besser wie neuer Besen. Wieso? Neuer Besen ist der Billard. Ja, der kehrt aber gut. Ja. Ja, aber der Herd kehrt aber nicht. Nee, der soll ja nur das Essen machen. Was ist denn, ein Elektroherd oder ein Jassherd? Ist doch bestimmt ein Elektroherd, den der sich gekauft hat. Genau. Mit eingebauter Mikrowelle und Grill- und Backfunktion. Und selbst reinigend, oder? Das würde wohl gerne haben. Aber? Das gibt es wohl nicht, oder? Gibt es sowas? Doch, ich lese manchmal in so, dass da selbst reinigend steht. Aber ich verstehe das nicht, wie sich ein Herbst selbst reinigen sollte. Würde ich eigentlich ganz gerne mal sehen, aber pff. Aber warum nicht? Vielleicht in der Großküche, wenn der Lehrling... Nein, so normale Herde habe ich schon mal gesehen, selbst reinigend. Ach, und hat der denn Familie, dein Bruder? Hat er auch, ja. Eine Frau und ein Kind? Du willst aber eigentlich für das Wissen... Naja, und da gehst du jetzt, du hast praktisch selber eine Frau und ein Kind und jetzt gehst du aber zu deinem Bruder praktisch Frau und Kind ausbeuten, weihnachtsmäßig. Ne, schön essen, Kuttner. Na, schön essen. Und singen auch? Singt ihr auch schön? Nee. Warum denn nicht? So ein Tag, so wunderschön wie heute, so ein Tag, oder? Es gibt kein Bier auf Hawaii, es gibt, das klingt schön unter dem Weihnachtsbaum, ein bisschen singen, das stärkt den Familienzusammenhalt. Ja. Ach, Stamanate, und nur, hast du nur einen Bruder als Geschwister? Ich hab nur vier, ja. Ach so, und die? Haben alle eigene neue Herde und geben davon aber eine Stab. Naja, wir treffen uns alle bei meiner Apfel. Ach so, alle bei dem? Ja. Und was kocht denn er dann da? Naja, Kohlrouladen. Zwei Jänse hat er gekocht. Zwei Jänse? Ja. Oh, aber der hat doch nur einen Herd. Naja, vielleicht hat er zwei Töpfe oder was? Naja, aber die passen doch nicht rein. Eine ordentliche Gans macht doch alleine den Herd voll. Der wird doch keine Großküche gekocht haben. Naja, dann wird er wohl eh machen und danach die andere, oder was ist ich? Ach so. Das ist ja mein Problem, oder? Und wer, naja, aber beim Essen schon, oder? Wer ist denn in der ersten Runde? Na, das bist ich dann hier. Naja, dann siehst du da deine Brüder schmatzen. Wer darf es da, oder nicht? Wie bitte? Wer darf es da? Ja, naja, das endet dabei schön in der Prügelei, oder? Na, das kann ich mir nicht vorstellen. Warum soll das so sein? Naja, weiß ich nicht, weil eine Gans jetzt nicht für alle reicht und dein Bruder mal beschwichtigt, ist ja noch eine zweite da, glaube ich nicht, das, was jetzt auf dem Tisch ist, wird gegessen und dann, Tom, stürzt nicht alle rauf. Macht der einen Schichtwechsel, wie ich doch. Ei, ei, ei. Na, schöne Weihnachten wünsche ich euch. Schöne Weihnachten. Horrido. So, Klaus, du hattest jetzt noch ein schönes altmodisches Schimpfwort? Schimpfwort, naja. Eine schöne altmodische Beleidigung? Ja, Flitzpiepe. Flitzpiepe! Genau, sowas sagt ja auch keiner mehr. Nee. Richtig. Und man weiß jetzt ja nicht genau, was eine Flitzpiepe ist, oder? Na, Pfeife. Eine Pfeife? Ja. Eine Flitzpiepe ist eine Pfeife. Eine Flitzpiepe ist jetzt, sagen wir mal, im beleidigungsunabhängigen Sprachgebrauch, ist es eine Pfeife? Na, für mich man könnte schon. Zu einer Trillerpfeife auch Flitzpiepe sagen? Nee. Gib mal die Flitzpiepe rüber. Nee. Eine Pfeife. Eine Pfeife im übertragenen Sinne, meinst du? Ein Typ, der feige ist, oder? Eine Flitzpiepe ist ja einer, der feige ist. Feige, ja? Naja, ist ja eine Pfeife, oder? Ich weiß auch nicht, na, taugt nichts. Also noch weiter. Nicht nur nicht mutig, sondern taugt doch für den Rest nichts, oder? Na, das weiß ich nicht. Kriegst einfach nicht auf die Reihe, eine Flitzpiepe. Flitzpiepe ist ein Schisser, meinst du? Davon hebt man aus. Aha. Ja, naja, ich weiß es nicht so genau. Ich kenne es auch nur als Ausdruck, würde den, also als Beleidigung würde den auch gerne gebrauchen, weiß aber, bin mir jetzt über die genaue Bedeutung eigentlich nicht direkt im Klaren. Schwierig, oder? Naja, du wolltest ja nur ein Wort von mir hören. Ja, naja, habe ich ja jetzt gehört. Du hast dir den Kopf. Naja, aber ist dein Wort. Da dachte ich, dann wirst du ja vielleicht... Ich hab's ja versucht zu erklären, war ich. Ja, hast du. Also, Flitzpiepe ist ein Feigling, eine Pfeife. Genau. Angsthase. Ein Schisser, genau. Davon leg mal aus. Mensch, klaue es. Da danke ich dir aber sehr für die Flitzpiepe, ja, die ich auch im Grunde lange nicht gehört habe. Und ich wünsche dir schöne Weihnachten. Ich da auch. Tschüss! Tschö. So, jetzt hören wir mal noch ein richtig, wenigstens noch mal ein richtig Fluch, ein Fluchliedchen, quasi gebettet praktisch in den alten Jimi Hendrix Song. The Wind Cries Mary, hier kreit er, aber auf Deutsch, was anderes, Georg Ringsgwandl. Auf den verrauchteten kleinen Glitschen. Drangsalierer auf noch der junge, fette Polizist gerade britschen. Vom fünften Stock schau gerade all die Beine geratschen. Der Porsche-Fahrer bricht jetzt nach durch Schwabing. Der Wind, er fragt leise bloß, warum denn? Thank you. Mann, sie schaut die Gefühle für mich, dass sie bei meinen Schlüssel und ungelöst. Wer hat heute aufgeschwimmt, der Nazi mit seiner knochigen Frau am Sofa. Schießt den Gauting draus, der Polizist aus Versehen, gerade ein kleiner Bub. Ja, und Leid zum Schicht im Recht, warum lauft der Bub in der Nacht herum? Ja, und der Leid zum Schicht im Recht, warum lauft der Bub in der Nacht? Und der Wind, er warnt leise, leise, Scheiße. Und der Wind, er warnt leise, leise, Scheiße. Georg Ringsgwandl, der Wind schreit Scheiße. Um dem Wind jetzt mal ein bisschen zu helfen und ihm andere Ausdrucksmöglichkeiten des Fluchens, insbesondere der personengebundenen Beschimpfung zu bieten, veranstalte ich heute die Sendung, die sich auf die Suche nach veralteten, gleichwohl tollen und auch wirksamen Schimpfworten begeben soll. Dazu könnt ihr, wenn ihr schöne alte Beleidigungsschimpfworte kennt, dann könnt ihr gerne hier anrufen. Ja. Ach, naja, gut, hätte was werden sollen, hätte was werden können, ist aber nicht geworden, kann man nicht machen. Hallo, wer bist denn du? Ja, hallo. Ja, hallo. Sam ist dran. Wer? Sams Prenzlauer Berg. Sams? Ja. Sams? Sams, ja. Mit S-E-M-S? Ja. Nein! Semikolon, ja, Sams. Der Sams? Ja. Warum denn das? Meine Disco heißt so und ich heiße auch Sams. Wieso heißt deine Disco so? Weil die so ist schon seit Jahren. Wie ist denn die? Die ist ganz gut, ja, mal ab und zu, wenn ich Lust habe. Und wo machst du die dann? Na, Frankfurt Oder und ein bisschen Berlin. Frankfurt Oder? Jo. Klingt ja nicht so, als ob du gerade direkt auf der Erfolgsspur wärst. Nee, muss ich ja auch nicht. Ist nur ein Spaß. Ach so, ist quasi nur eine Quatschdisco. Naja, ein bisschen mehr Lust haben. Mein ja, Gott. Super. Ja. Ja. Ach, Frankfurt Oder, wo denn in Frankfurt Oder? Naja, Mönchenberg. Wo denn in Mönchenberg? Mönchenberg, Eggersdorf, Flugplatz. Ach so, Flugplatz? Da ist so ein kleiner Flugplatz, so. Früher so ein GST-Flugplatz. Kann man da draußen tanzen? Da kann man im Sommer draußen tanzen. Aber bei dem Wetter aber nicht. In unserer kleinen. Und was legst du dann so auf? Was ist denn so der absolute Bringer? Der Bringer? Über den Wolken ist bei uns ganz viel drauf. Echt? Ja. Richtig so Reinhard-May-mäßig? Ja, da sind wir auch ganz viel drauf. Ach, Spitze. Ja. Ja, und Sams, du hast ja eine Disco und warum heißt du so? Ja, das ist mein Name so, das ist mein Spitzname. Ah, ja. Ja. Und du hast jetzt aber auch schöne alte personengebundene Beleidigungsschimpfworte. Ja, klar. Naja, so klar ist es nun nicht, aber... Naja, alt genug, da muss man ihn noch kennen. Ah ja, naja, dann stimmt, klar, natürlich. Gerade im Dienstleistungsbereich, oder? Ja, richtig. Ja. Hilfswilliger Randberliner. Was sagst du? Hilfswilliger Randberliner. Was ist denn hilfswilliger Randberliner? Na, der ist ja hilfswillig, so ein Hiwi. Ja. Oder... Aber wen beschimpft man denn als hilfswilligen Randberliner? Ach, da habe ich so einen netten Kumpel, der ist so, der will immer Berliner sein und so viel okayer und dann sag ich immer, ziehen du weiter hilfswilliger Randberliner. Ach so, also praktisch, könnte man Spandauer schon so beschimpfen? Könnte man, nee, das ist noch ein bisschen Berlin, also der ist schon ein bisschen außerhalb von Berlin, also, aber den nenne ich so hilfswilliger. Also was so quasi ein Provinzei ist, aber nicht allzu weit weg, könnte man als hilfswilligen Randberliner beschimpfen? Könnte man so sehen, ja. Ah ja, kick mal ihn an. Aber da ist natürlich eine spezifische Beschimpfungssituation, ja, ja. Oder? Für Sachsen gilt das ja praktisch, funktioniert das ja überhaupt nicht. Nee, das auf jeden Fall. Nee, die fühlen sich ja geadelt. Die fühlen sich geadelt, ja. Das ist ja wie ins Ruf mit Mappe eigentlich, genau. Wenn man da hilfswilliger Randberliner sagt, ja. Ja, und sonst? Und jetzt ja, so generelle, was übergreifend? Oh, naja, so kleiner Jungpionier. Also, wenn Frauen zu dir sagen, du bist ein kleiner Jungpionier, na dann... Sagen doch nicht, nur jetzt hör doch mal auf. Ja, ja. Ja. Jungpionier, da, oh, oh, da bist du nicht ganz schlimm dran. Jungpionier, echt? Jungpionier mit Schleife und wobei so. Finde ich ja aber irgendwie nett, eigentlich Jungpionier finde ich ja irgendwie eher süß. Naja, aber es kommt ja auf die Höhe des Körpermaßes an. In welcher Höhe die sich bezeichnet. Wieso also, denn? Wenn die in der 1,80 ist, darf man die nicht? Oder sollte man den erst recht? Kann 1,80 sein, aber kann untenrum wie ein Jungpionier sein. Also. Ach so. Ach, das zielt jetzt irgendwie quasi auf so ein primäres Geschlechtsmerkmal. Genau, so sehe ich das auch, ja. Ach, echt? Gibt's auch, ja. Tja, Frauen, die so weit sind dann noch dann siehst du. Woher kennt, jetzt muss ich ja doch mal fragen, woher kennst du denn das? Na, ich bin schon ein paar Jahre alt. Ich bin naja, ein paar Jahre alt, aber woher kennst du das? Das sagen doch nur Frauen und aber auch nur in bestimmten Situationen, oder? Ja klar, sagen sie das in bestimmten. Ja, in bestimmten also, Situationen. Woher kennst du das dann? Ja. Das muss doch eine gesagt haben. Na, Frauen äußern sich ja über sowas. Also, dass sie so eine schon kannten und dann haben sie mal, ja. Bist du sicher, dass sie zugelaufen ist? Ja. Ganz sicher? Ganz sicher, na logisch. Na gut, dann bin ich ja beruhigt. Weil jetzt entsteht natürlich der etwas missgünstige Eindruck, dass es vielleicht auch anders gelaufen sein könnte. Nee. Also bist du dir ganz sicher? Also nicht, dass ich wüsste es jetzt bei mir. Also ja. Mit 47 kann man sowas schon wissen. Ja. Naja. Na, ich meine, im Zweifelsfall können die Frauen ja hier immer noch anrufen und das alles klarstellen, ne? Naja, wenn sie mich kennen, ist ja okay. Ja. Ich kenne nicht die Details. Ja. Und sag mal aber so ganz elementare wie Halunke? Ach, sowas kennst du schon auch ja nicht mehr. Ja, klar, Halunken kenn ich. Ja, kennen kennst du, aber gebrauchen tust du es nicht. Nö, eigentlich nicht. Weil dir zu altmodisch ist. Eigentlich schon, ja. Ja, aber darum geht's ja eigentlich, um zu altmodische. Ja. Um fast zu altmodische, die man Halunke, Tollpatsch, Stoffel. Stoffel, ja. Ja, Stoffel. Tagedieb ist auch naja, toll. Das ist ja nur ganz alt. Naja, genau, aber darum geht's ja. Doch. Ach so. Ja, es geht um ganz alte. Die man praktisch nur noch so aus Uferfilmen kennt. Strauchdieb ist auch super, genau. Strauchdieb. Ja, Strauchdieb ist doch toll, oder? Ja. Ja. Gerade, aber wobei, wenn ein Baumschulbesitzer das sagt, dann hat man natürlich, dann das hat der, klar, dann ist es für den vielleicht ganz unmittelbar. Aber ansonsten ist es doch schön, oder? Strauchdieb ist schön, ja. Strauchdieb. Ja. Genau. Mensch, wie hießest du denn jetzt gerade? Ach, Sims hießt du, Sims. Nee, Sims. Sams. S-A-M-S. Ach, S-A-M. Ich dachte S-E-M. Habe ich überhaupt gar nicht verstanden. Ach du, das heißt Sams Disco. Sams Disco, ja. Na, aber dann heißt du doch Sam. Das S hier hört ja nicht dazu. Das ist doch ein Genitiv-S. Also das hintere. Ja, aber das ist so, ich nehme mal so und das ist so. Das habe ich aus Mallorca mitgebracht und da... Aber wenn du Sams heißt, dann müsstest du ja deine Diskothek Sams Apostroph Disco schreiben. Ja, habe ich ja gesagt. Schade, und dann... S-A-M-S Apostroph Disco. Genau, so steht das auch bei mir auf meinem Schild. Aber jetzt denken die alle, das ist ja so ein Sachsen-Apostroph, so ein Deppen, so ein Debilen-Apostroph. Nee, bist du dir sicher? Nee, auf jeden Fall. Sams Disco. Genau. Super. Sams, ich danke dir für deinen Anruf. Alles klar, ich grüß dich, Kuttner. War ja. Viel Spaß, viel heute noch und so fort, wa? Dankeschön, genau, tschüssi. Das ist jetzt Giant Sand. Crackling Water. Und nach dem Fritz-Info jetzt weiter. Crackling water, crackling light, the crackling clouds, and the crackling night. You now, if this is not hate, I don't know how I ever over underestimate. Here on earth, wind and rain prevail, and what you build, and rust what you nail. You know this.

baby, sugar me. Gotta get my candy free. Sugar me, baby. Sugar me, my baby. Baby, sugar me. Gotta get my candy free. Sugar me, baby. Sugar me, baby. Come in from 1 to 2. But nothing more. Just me and you. I'm sweet on harmony. We'll march away the bitter memory. That's gotta be. Save me. Save me. Baby, baby, sugar me. Gotta get my candy free. Sugar me, baby. Große Sophie Reuss war das mit einer Coverversion zu hören, die aus einem Film stand, zu dem soll ich irgendwie, naja, in 2, 3 Wochen vielleicht nochmal. Sophie Reuss, sie ist aber, das ist jetzt eine Insider-Bemerkung, wer sie kennt, die ist am Sonntag im Roten Salon zu erleben, um 22 Uhr, am Sonntag und am Dienstag. Und dazu würde ich dann ab Punkt Mitternacht 3-mal eine Karte verlosen. Sophie Reuss im Roten Salon. Da singt ihr großartige Country-Cover-Version. Ein Abend, der dann total viel Spaß und schick anzuschauen ist. Am Sonntag 22 Uhr im Roten Salon und am Dienstag um 22 Uhr im Roten Salon. Wer Punkt Mitternacht hier anruft und ihren Nachnamen buchstabieren kann, hätte dann eine von jeweils 3 Freikarten gewonnen. Wir machen hier weiter. Übrigens, hellere Gemüter unter euch haben es schon gemerkt, der halbautomatische Anrufbeantworter ist geschalten, da kann man schon anrufen. Für Anrufbeantworter dann 0331 für Potsdam 731 3932. Und da, ohne dass ich es persönlich nehmen würde, alte, altfränkische, gemütliche, ganz von früher stammende, euch nur aus dem Wortschatz von Omi oder Oppi bekannte Personenbeschimpfungen entgegennehmen und darüber hinaus natürlich die üblichen Ansagen wie, ey, dufte Sendung, Kuttner, du bist Gott, und eben auch so Poesieversuche, jemand, der sich mit der Klampfe hinsetzt oder ein Lied zur Mundharmonika geschrieben hat, kann man alles machen beim halbautomatischen Anrufbeantworter 731 39 32, muss man nur anrufen, schwupp, jedes Band an, wird dann zusammengeschnitten, was ihr letzte Woche verzapft habt, hören wir uns dann nachher irgendwie an, in einer halben oder einer Dreiviertelstunde. Jetzt würde ich erstmal von euch noch ein paar. Wir haben jetzt Rotzergammler Halbstarker, Flitzpiepe, My Favorite bisher noch, Hilfswilliger Randberliner, Jungpionier, Tagedieb, Strauchdieb, auch eine der schönen Beschimpfungen hier zusammengetragen. Ich hoffe, es werden noch mehr im Verlauf des Abends. Hallo, wer bist denn du? Ich bin Bianca. Hallo Bianca. Na, du klingst ja nicht so, als ob du jetzt besonders alte Schimpfwörter, Worte parat hättest. Naja. Wie alt bist du denn, Bianca? 15. 15? Da wirst du ja bald 16. Nein, bald nicht. Na, bald. Aus meiner Perspektive ist es alles bald. Das nächste Jahrzehnt, alles, was sich innerhalb des nächsten Jahrzehnts abspielt, ist bald. Na, dann bin ich auch bald 25. Ja, aber vor allem bist du bald erstmal 16. Nein, so würde ich das jetzt. Ja, genau, so würde ich das sagen. 16. Oh. Hallo, Bianca. Ja, hallo. So, du hast schöne alte von wo rufst du an? Auch aus Spandau? Nein, Pankow. Pankow? Ja. Kick mal einer an. Die Pankower sind aber üppig vertreten heute hier. Während der arme Spandauer bleibt ganz alleine. Der ist jetzt traurig zu Hause. Spandau allein zu Hause. So, Bianca. Ja. Du hast jetzt ein schönes, altes, old-fashioned Schimpfwort von ganz von früher? Ja, Narr vielleicht. Narr. Stimmt. Würde man überhaupt ja nicht mehr sagen, oder? Da wäre total schwer, eine Situation zu finden, in der man voller Überzeugung jemanden als Narr beschimpfen könnte. Ja. Aber schön wär's schon, oder? Ja, irgendwie doch. Hast du schon mal jemanden als Narr beschimpft? Nein. Nicht, dass ich wüsste. Was sind denn so deine üblichen Beschimpfungen? Trottel. Ja, Trottel ist schon, ja. Ja, Trottel ist schon irgendwie ganz schön. Also hast du ja noch irgendwie so ein bisschen was zurückgenommen, nicht, oder? Ja, genau. So das Übliche wäre ja, Wichser, Penner, Flachzange, so nein, das Zeug. Ich bin ja nicht 16, ne? Das ist ja, du bist ja, genau, du bist ja nicht 16. Du bist nicht 16, du bist kulturvoll. Genau. Oder du liest hin und wieder auch. Ja. Neben all der ProSieben-Guckerei. Nee. Liest du auch gerne mal ein gutes Buch? Ja. Was war denn das letzte gute Buch, was du gelesen hast? Mutter Courage und ihre Kinder. Ja, aber das musstest du für die Schule lesen. Na und? Na, das gültet nicht. Das gültet nicht. Naja. Freiwillig gute Bücher. Freiwillig. Ja, unfreiwillig lese ich auch gute Bücher. Die Kunst ist ja freiwillig, gute Bücher zu lesen. Ja, Michael Moore fand ich auch ganz gut. Ah ja, und Harry Potter? Nein! Das ist schon so lange her. Und das mussten wir auch lesen. Das ist ja schon ein Dreivierteljahr her. Das war unfreiwillig, wir mussten es lesen. Ihr musstet es lesen? Ja, wir mussten es lesen. Ihr musstet Harry Potter lesen? Ja, Teil 4. Mein lieber Scholli. Unglaublich. Ja, unglaublich, oder? Ja. Aber andererseits gibt es auch größere Zumutungen. Wie ist denn Mutter Courage und ihre Kinder? Moja, Harry Potter hat mir doch ein bisschen besser gefallen. Nein. Sondern Mutter Courage und ihre Kinder, ihr fällt dir viel besser als Harry Potter. Natürlich. Sag mal, du bist doch so eine junge Antifaschistin, ökobewusst und trägst eine randlose Brille. Und bist schwarz gekleidet. Nein. Aber du wirst bald 16. Nein. Doch. Naja, okay. Ach, schreckliches Leben, oder? Ja. Aber da muss man durch. Dann ist man ein Jahr lang 16, dann ist man aber schon wieder 17 und dann geht's schon wieder. Genau. So muss man. Wobei, wenn man 17 ist, ist man praktisch immer noch wie 16 eigentlich. Nein, eigentlich nicht. Doch. Fast 18 hin. Nee, wenn man 18 ist, dann ist man immer noch fast wie 17, fast ja, wie 16. Ja, dann bin ich ja jetzt noch wie 14 fast. Nee, du bist fast wie 16. Ja, aber so kann man... Bei 16 ist praktisch der absolute Tiefpunkt der menschlichen Karriere. Na toll. Ja, ist so. Wenn man das als Kurve zeichnen würde, wäre da unten ein Scheitelpunkt. Wo jetzt gewissermaßen die Tangente parallel zur X-Achse verliefe. Und warum? Um jetzt in der Differentialmathematik zu bleiben. Ja, warum? Weiß ich auch nicht. Ist ein Erfahrungswert. Kennst du 16-Jährige? Halt dich bloß fern von denen. Okay. Sei froh, wenn du keine kennst. Kaum. Okay. Bianca, ich danke dir sehr für deinen Anruf. Ja. Tschüss. Der macht was schön, ne? Ja, mache ich. Aber mache ich doch, oder? War das jetzt eine Kritik? Nein. Hast du den Eindruck, dass ich es nicht schön mache? Nein. Och, Bianca. Nein, sehr. Oh, jetzt bin ich ja aber auch ein bisschen fertig hier. Da hast du also doch den Eindruck, dass ich es nicht so richtig schön mache. Natürlich, das ist wunderbar. Jedenfalls so, dass du denkst, dass du sagen zu müssen, ich soll es mal schön machen. Mann, Bianca, und ich gebe mir so eine Mühe. Ja, du machst es schön. Okay, danke. Tschüssi. Tschüss. Oh, das war jetzt ein erfoltertes Kompliment. Hallo, wer bist denn du? Ich bin Robin, hi. Hallo, Robin. Guten Abend. Ja, sag mal, du klingst aber auch so resigniert. Weil du auch 16 bist und dir das jetzt gerade nochmal zu Bewusstsein gestoßen ist? Nein, ich bin wie älter, ich bin nicht. Nee, ich bin 16. Du bist 16? Am Tiefpunkt meines Lebens. Oh Gott. Merkst du, wie die Tangente parallel zur X-Achse verläuft? Ja, ich falle. Nee, fallen ja nicht. Fallen bist du vorher. Jetzt ist aber auch ein Wendepunkt erreicht. Naja. Ab jetzt zeigt sie dann praktisch hoch, die Tangente. Na, hoffen wir's. Heißt das so? Doch, so heißt es aber, oder? Tangente. Na Mann, du wirst doch mal jetzt mal hier so Kurvenberechnungen. Y-Achse, X-Achse, zack, zack, zack, zack, Scheitelpunkt. Das hatten wir mal. Naja, gut, okay. Ja, du bist doch 16. Ja, ich bin aber 10. Achso, und die 9. ist jetzt schon so weit weg, dass du dich an überhaupt nicht mehr erinnern kannst? Nee. Aber an Schimpfworte. Ja. Ja, mathematische Tatsachen nicht, das ist Katastrophe. Mathe ist toll. Ja. Naja. Doch, ich finde Mathe total, ich fand Mathe immer total supi. Ansichtssache. Nee, ist nicht Ansichtssache. Naja. Geschmack ist Ansichtssache, ob was Schönes ist Ansichtssache. Aber dass Mathe toll ist, ist nicht Ansichtssache. Mathe ist toll. Na, ich bin gut in Mathe relativ, aber... Echt? Nicht. Ja, nur 2, aber trotzdem. Und kannst du auch so Polynomdivisionen noch? Was für ein Tier? Ah, komm, lass sein. Ja, aber versuchst du dich als Feingeist zu etablieren oder willst du mal praktisch später was mit Holz machen? Na, war der nur? Wie soll denn dein weiteres Leben aussehen? Ist ja nicht so, dass du bis zum Ende deines Lebens Taschengeld kriegst. Du musst doch mal dein Leben selber in die Hand nehmen. Musst du wissen, was ist ein Beruf, da musst du doch wissen, was du machen willst. Ob du jetzt lieber vergleichende Literaturwissenschaft studieren willst, Kfz-Mechaniker werden, Arbeitslosenhilfe, Geld 2 Empfänger oder was? Ja, na, wer soll denn entscheiden? Willst du Damenfriseur werden? Jo, ich meine, auch ein ehrenwerter Beruf. Aber nicht der coolste, nicht gerade Ena, oder? Jedenfalls nicht im Alter von 16. Na, Hauptsache ist Ena. Also, wenn ich... Na, womit willst du denn mal deinen Unterhalt fristen? Na, vielleicht Kfz-Mechatroniker oder sowas in der Art. Na, aber sowas, meinst du? Na, Was denn, in fremder Leute blöde Autos reparieren? Ja, bei Peugeot ist ja immer was zu reparieren. Ja, und dann kommen aber immer nur, ja sicher, aber dann kommen natürlich irgendwie schön die Arschlöcher mit ihren Mercedes S-Klasse oder den 800er, 1500 Dingster BMWs rennen. Genau. Die dann ja alle mal eine Fuffi als Trinkgeld, aber so runterfallen lassen. In die Kotzelache, aus der du dir dann hochheben musst. Naja, Polizei hat ja, die stellt ja nicht mehr ein. Also wolltest du zur Polizei gehen? Ja. Dachtest du, ich kann die rechnen, dann geht's zur Polizei oder was? So eine Art. Mann, was wirft denn wieder für ein Blick und Bild auf unsere Polizei? Da mein Vater ist selber Polizist, von daher. Und kann Uni rechnen, hat von Tuten und Blasen auch keine Ahnung. Na super, liegt in der Familie oder was? Wer nicht wird. Und wenn da nicht reicht, wirst du Polizist oder wie? Mann. Aber schicke Uniform hat er, oder? Hat er nicht mehr, nee. Naja, wobei, wollen wir ehrlich sein, so schick ist die Uniform auch nicht. Nee, ich finde, der hätte lieber zur See gehen sollen, oder? So eine Admiralsuniform, das macht aber her, aber doch nicht die Berliner Polizeiuniform. Ja, die soll jetzt irgendwie blau werden oder so, hab ich gehört. Ja, und? Ja, ist es besser? Findest du blaue Polizisten besser? Ja, ist einheitlicher, oder? Ja, wieso ist es einheitlicher? Jetzt sind sie alle grün. Ja, die Franzosen, die haben ja auch so blaue Uniformen und Autos. Und? Und warum? Was ist denn daran jetzt besser? Na, das ist dann einheitlich Europa und weiß ich nicht. Ja, du denkst aber auch in Kategorien. Was hältst du denn von Beitritt der Türkei zur Europäischen Union? Weil da hast du ja auch noch keine Gedanken gemacht. Na, wir haben ja schon die halbe Türkei hier, von daher. Ist es okay, meinst du? Ja, können wir das auch noch dazu nehmen. Ja, das scheint mir doch recht realpolitisch gedacht von deiner Seite. So, hast du denn jetzt, klar, Mensch, wenn der Vater Polizist ist, da hört man doch abends das eine oder andere Schimpfwort, oder? Der wird damit so weit konfrontiert. Von daher musst du doch jetzt Spezialist sein. Wobei, das ist ja eben, im Grunde ist es ja eigentlich auch eine Sendung für Polizistenbeschimpfung. Eigentlich Schimpfworte von denen, die dann ja nicht merken, dass es ein Schimpfwort ist. Wobei, Flitzpiepe würde man schon noch erkennen, oder? Ja, doch, denke ich schon. Na, halbstarker? Naja, da ist schon alles so noch, dass es als Schimpfwort zu erkennen ist. Hast du denn ein schönes... Old-Fashioned-Schimpfwort. Ja, Lausbub oder sowas in der Art. Lausbub? Oder Schlawiner. Schlawiner ist doch toll! Ja. Genau. Schlawiner ist schon spitze. Schlawiner möchte man eigentlich auch sein, oder? Findest du nicht? Ja. Naja, du willst ja zur Polizei, aber ich meine, ich bin ja quasi im künstlerischen Bereich tätig. Da kann ich mir den schon leisten, den Ehrgeiz zu haben, Schlawiner werden zu wollen. Schlawiner, Flitzpiepe und Strauchdieb. Ach, toll, Strauchdieb wäre ich auch gerne. Das hat so was Unrasiertes, oder? Ja, irgendwie schon. Ah, nicht schlecht. Schlawiner, Mensch, habe ich nicht noch eine schöne Polizeimusik für dich? Willst du, aber was wird denn jetzt? Gehst du nur zur Polizei oder nicht? Ja, nee, ist ja irgendwie Einstellungsstopp oder sowas. Ach so. Und da ist irgendwie schlecht, dann ranzukommen. Ah, was kann man denn als Alternative machen? Was gibt's denn noch? BV-Fahrkartenkontrolleur bei der BVG? Die haben aber auch ja keine Uniform. Wobei, oder was die als Uniform haben, das sieht ja auch... Heieiei, die sehen ja echt so aus, wie wenn die... Kennst du die? Ist dir das auch schon mal aufgefallen? Die sehen ja immer so aus, als ob sie bescheißen würden und nicht bezahlen. Das finde ich ja auch toll. Dann kommen die auch immer so gangmäßig rein, oder? Dass du denkst, ey, jetzt rappen die gleich los. Und dann, sehr unauffällig, wenn da ältere Frauen stehen und den jungen Männer kicken und alle haben eine Tasche. Also, aber na, mir ist es noch nie aufgefallen. Ist dir vorher schon mal aufgefallen? Also, im Nachhinein sieht man es dann immer. Doch, vorher ist mir schon, habe ich schon einen Faustwald rausgeholt. Schon jetzt zeigen, so, ist okay. Echt? Ja, wenn da fünf Leute stehen mit der Tasche. Achso, und du als Sohn von einem Polizisten darfst du jetzt auch nicht bescheißen, oder? Du darfst ja nicht schwarz fahren, das gibt dann gleich Ärger. Genau. Gibt das Ärger? Ich bin mal schwarz gefahren eine Weile lang. Und dann? Und dann habe ich angefangen... Stress mit Papa? Ihr habt Stress mit Papa? Und wie? Ja, erstmal kein Taschengeld gekriegt. Nee, sag mal, ihr habt Stress? Ja. Hat er mitgekriegt und ihr habt Stress? Ja, aber ich will wirklich die dritte Klasse, oder weiß ich. Eieiei. Ein Jahr lang. Ja, da wusste ich ja noch nicht so, dass der so böse ist und so. Na nu, habe ich ja eine Jahreskarte, von daher. Ja. Und seitdem musst du auch nicht mehr bescheißen. Muss ich nicht. Ja, na, das ist doch praktisch, oder? Kann ich meinen Bescheißen denn auf andere Dinge beziehen. Bis Papa auch dahinter kommt? Ich hoffe nicht. Ah. Na, wer weiß. Ja, wer weiß. Na, hoffe ich. So, Toni 17, nee, wie hießest du denn jetzt schon wieder? Robin, genau. Auch ein Pankower, Stolzer. Genau, Robin, dann habe ich hier noch eine schöne Musik für dich. Jo. Und danke dir für deinen Anruf. Einen schönen Abend noch, wa? Tschüss. Okay, tschüss. Denkst du, Baby? Einstellungsstopp. Ich bin mit dabei, beschütze die Kinder als Volkspolizei. So, das war jetzt für Robin. Kinder, in 5 Minuten ist hier Kartenverlosung. Sonntag, 22 Uhr, Roter Salon. Sophie Reuss singt großartige Coverversionen von alten Country-Schnulzen. Und dasselbe am Dienstag, habe ich ja leider Sendung, kann ich hingehen, am Dienstag im Roten Salon auch, 19. und 21. Dezember, Roter Salon, 22 Uhr. Ein paar Karten werden hier unter dieser Telefonnummer verlost. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Aber das erst ab 0 Uhr, Punkt 0 Uhr. Und dann wäre schön, wenn ihr den Nachnamen von Sophie Reuss buchstabieren könntet. Einfach zum Zeichen dafür, dass ihr euch irgendwie damit auseinandergesetzt habt oder eine Ahnung habt, wofür ihr da versucht, eine Freikarte zu bekommen. Die anderen könnt ihr bezahlen, ist nicht so teuer, 9 Euro. Hallo? Hallo? Ja! Ja, super aufgelegt. Hallo? Ja, ich bin's wieder, Cleo. Ja, Cleo, dann mach doch mal wieder bitte dein Radio aus. Hab ich gerade gesagt. Wie weit bist du jetzt auf deiner Bierleiter schon hochgestiegen? Na, das war so, dass ich... Ja, mein Akku... Nee, nicht mein Akku. Ach, ich bin echt betüdelt. Ja, wie weit bist du denn jetzt auf der Bierleiter? Naja, jetzt... Vorhin warst du auf Stufe 4. Genau, jetzt bin ich auf der 5., weil ich nämlich noch ganz super schnell gegenüber zum Handyladen gerannt bin, um mir eine neue eine Karte gekauft habe. Ja. Ja, genau. Schön. Um dich nochmal anzurufen, weil ich glaube, wir haben uns vorhin missverstanden. Ja, ich habe doch gesagt, ich beschäftige mich mit Nazi, aber das bedeutet nicht, dass ich ein Nazi bin, sondern dass ich... Hast du ja nicht gesagt, oder? Ich habe es nicht gehört. Und gedacht habe ich es erst recht Hitler nicht. Hitler habe ich gesagt, Hitler. Hitler hast du gesagt. Naja, genau. Mit Hitler beschäftigen sich doch alle. Da werden ja große Filme draus gemacht, wenn nicht alle Nazis wären. Eieiei. Ja, genau. Den Gedanken will ich mir ja nicht aufkommen lassen. Ja, aber ich beschäftige mich rein wissenschaftlich damit. Ja. Ja, das dachte ich mir schon. Dachte ich mir schon. Ja, das hoffe ich doch. Da bist du jetzt beruhigt. Und hast jetzt angerufen, um diesen möglichen Irrtum auszuräumen. Ja, unbedingt. Das Stellung. Ja, Cleo. Was? Wie? Ja. Der Irrtum ist ausgeräumt. Der Irrtum ist ausgeräumt, okay. Ja. Da war noch irgendwas. Weiß ich nicht. Ach genau, du hast noch gesagt, gerade wo es so schön ist, hört es jetzt auf. Ja. Leo, warum war es denn so schön? Ja, weil irgendwie so eine irre Vertrautheit in Wärme und Nähe gab. Wärme und Nähe, ja, das stimmt. Die habe ich immer, wenn ich mit dir telefoniere. Naja, aber du hast ja noch nicht so häufig mit mir telefoniert. Aber ich habe den sofort empfunden. Echt? Ich auch. Ja, ist toll, wa? Ja. Ja, man möchte praktisch fast schweigen. Ja, jetzt sagen wir erstmal eine halbe Sekunde gar nicht. Ja. Ja, genau. War das Stöhnen, was du nochmal von mir verlangt? Habe ich nicht verlangt. Nein, das war letzte Woche. Habe ich letzte Woche ein Stöhnen von dir verlangt? Ja, ich sollte nochmal rein. Hast du letzte Woche angerufen? Ja. Aber da standest du noch weiter unten auf der Bierleiter. Ja, da stand ich auf gar keiner Bierleiter, weil ich nicht im Haus war. Ja. Ja, na Mensch, Cleo, dann danke ich dir doch für den Anruf. Okay, das ist ja jetzt auch 0 Uhr gleich. Genau. Das würde ich jetzt nicht mal versuchen. Ist ja gleich hier volle Pulle Verlosung. Genau. Okay, vielen Dank für den Anruf. Tschüss. Ja. Ciao. So, dann hören wir uns jetzt mal, um hier den Verlosungsablauf nicht zu stören. Hören wir erstmal schnell nochmal eine schöne Musik und dann den Zusammenschnitt der letzten Sendung von David. Nochmal zur Erklärung, weil eben so perfekt produziert ist, dass man es so ohne weiteres nicht hört. David schneidet ja immer irgendwie die Sendung hier mit, nimmt dann so ein paar Sachen von denen, die ich gesagt habe, raus und hält dann selber, forscht dagegen, so dass quasi so eine Art Mini-Hörspiel entsteht. Er spricht da mit verstellter Stimme, während ich Jens natürlich, wie meine Art ist, agiere. Und dieses Mini-Hörspiel wird dann wie perlenkettenartig Perle für Perle aneinandergereiht und so entsteht dann eigentlich ein größeres Hörspiel. Insofern sind wir jetzt bei Folge 8 vom... Oh Gott, jetzt ist hier alles verschwunden! Hilfe, Hilfe, Hilfe. Mein lieber Scholli. Eieiei, was mache ich denn jetzt? Na, da muss doch, glaube ich, mal jetzt hier der Kollege... Hilfe, David, komm doch mal. Hilfe, Hilfe. Und den muss ich jetzt eigentlich gar nicht so einen Alarm machen. Kann der auch machen, während hier die Musik läuft. Der Zusammenschnitt von David ist dann gleich zu hören. Vorher nochmal Os Mutantes. Ansonsten die Verlosung... Würde dann praktisch jetzt anfangen. Ihr müsst den Nachnamen buchstabieren können, ansonsten läuft hier nichts. Bye. Ich bin 32 Jahre alt und habe es noch nicht sehr weit gebracht in meinem Leben. Das ist aber nicht so schlimm, denn immerhin kenne ich Kuttner. Ein feiner Mensch, sage ich euch. Das zeigt sich immer wieder. Neulich erst, als er mich davon überzeugt hat, besser meinen Job bei Karstadt an der Kasse zu schmeißen, um mit ihm gemeinsam einer glücklichen Hartz-IV-Zukunft entgegenzublicken. Was allerdings stilecht von obligatorischen Verhaltensstandards begleitet sein will. Also trafen wir uns vor der Debeszentrale, um uns von selbiger hinunterzustürzen, als uns jedoch plötzlich unser alter Freund Bernd Göke auf Jürgens Handy anrief, um uns mitzuteilen, dass er eine Kneipe aufmachen wolle. Und wir verabredeten uns spontan in einer namens Pipapo in Schöneberg, tranken Bier und aßen Oliven, als an Jürgen auf einmal eine seltsame Veränderung zu beobachten war. Was machst du denn? Sag mal, kann es sein, dass du ein bisschen lispelst? Wie kommst du denn darauf? Das hört sich einfach so an. Ach, ehrlich? Nee. Ja, sag mal zum Beispiel... Deutsche Spießerverarschung. Deutsche Spießerverarschung. Sag mal, ob das an diesem Eisen-2-Glukomat liegt? Na, oder wer weiß, was der Marokkaner sonst noch alles in seine Oliven tut. Das kann wohl nicht wahr sein. Genau, haben sie mich wieder auf dem falschen Fuß erwischt, der Marokkaner. Salz haben sie auf alle Fälle viel reingemacht. Naja, aber was hat denn Salz schon für eine Wirkung? Durst! Ach so, ja. Wieso, wer sagt denn bitte? Na, ich. Ich musste jetzt mal einen Schluck trinken. Ach so. In südlichen Ländern bekommt man ja an Bars auch immer salzige Popcorns hingestellt. Wieso denn ditte? Na, damit man mehr trinkt natürlich, weil man mehr Durst bekommt. Oh, ist ja viel so, das würde ich ja niemals machen. Naja. Aber du musst ja die deutsche Wirtschaft ankurbeln. Naja, wobei macht man ja auch nicht, wenn man jetzt in Spanien in der Sonne sitzt. Naja, aber könntest du ja hier in seiner Kneipe auch machen. Na, aber würde ich doch nicht machen. Und wie würdest du sonst deinen Umsatz steigern wollen? Ja, aber ich seh doch nicht, ich weiß nicht so. Naja, irgendwas musst du ja aber schon einfallen lassen müssen. So sieht es aus. Meinst du echt jetzt? Na, hast du zum Beispiel schon Werbung gemacht eigentlich für deinen Laden? Was, Werbung? Wieso denn ditte? Naja, mein Gott, du musst doch werben. Werben, werben, werben, ist ganz wichtig. Ernsthaft? Und sonst kann man nicht verkaufen. So sieht's nämlich einfach mal aus. Ohne Werbung läuft da ja nichts. Naja, aber womit soll ich denn da jetzt werben? Naja, natürlich mit dem, was man so an tollen Sachen machen kann bei dir in der Kneipe. Saufen. Labern. Rumkicken. Naja, aber das ist doch nicht werbewirksam. Ja, natürlich, deswegen geht man doch in eine Kneipe. Naja, na, aber trotzdem. Du müsstest es sogar noch überziehen und sagen, dass man bei dir wunderbar raustorkeln kann. Raustorkeln? Torkeln ist doch auch super. Na, warten, soll ich jetzt einen Werbespruch mit Torkeln erfinden oder was? Ja, na klar, warum nicht? Wo man torkelt, da lass dich ruhig nieder, böse Menschen. Kommen hier nicht wieder. Also ich glaube, für sowas würde ich mal nicht hergeben wollen. Da würde ich lieber arbeitslos bleiben. Naja, meine sei arbeitslos, aber hast du denn wenigstens mal eine Berufsausbildung absolviert? Hast du den Beruf? Na logisch. Welchen denn? Gebäudereiniger bin ich. Gebäude? Echt? So sieht's aus. Ist das ein prosperierender Wirtschaftszweig? Kann man so sein. Ja, aber warum bist du denn jetzt gerade kein Gebäudereiniger mehr? Also wenn ich so durch die Berliner Straßen gehe, dann sehe ich jede Menge schmutzige Gebäude. Wo ich denke, die müssten dann wieder mal gereinigt werden. Ja, weil einfach mal so was wie eine Saisontätigkeit ist. Stimmt, wahrscheinlich werden die Häuser eher im Sommer gereinigt. Genau. Da hast du immer nur so Saisonjobs? So sieht's aus. Und verdienst du dann wenigstens in der Saisonzeit so viel, dass du denn schön im Winter auf dem Ofen liegen kannst? Naja, geht so. Ja, geht schon so? Naja. Und kriegst du dann zwischenzeitlich auch immer so Arbeitslosengeld? Na los. Dass du immer schön arbeitest im Sommer und dann Arbeitslosengeld ich kriegst? Ich krieg fast immer wieder den gesamten Lohn, weil ich ja immer wieder neu arbeitslos bin. Ach, ist doch nicht... Ach, dann geht's eigentlich, oder? Naja. Ja, also so Sommer über Gebäude rein und... Ja, aber wieso willst du da jetzt auch noch eine Kneipe aufmachen? Ich bin doch ja nicht ausgelastet, wenn ich arbeitslos bin im Winter. Ja, aber da würde ich doch wegfahren und relaxen, wenn ich es mir leisten könnte. Fährst du im Winter immer schön weg, dann da, wo Sommer ist? Ja, ich nicht, aber ich kann es mir auch nicht leisten. Außerdem muss man ja, wie gesagt, die deutsche Wirtschaft ankurbeln. Naja, und sei es auf Kosten des Staates. Ja klar, aber so sieht's doch aber aus. Eieieiei. Der asoziale Staat in die Zukunft. Nächste Woche, nächster Teil. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. So, die Karten sind weg. Thank you. John and Newsom. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, Kinder, wir telefonieren ein bisschen rum. Das ist übrigens ja die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter. Habt ihr die gecheckt hier? Da kann man auch anrufen. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter. Rufen wir jetzt nämlich praktisch jetzt so viele hier an, dass wir ein paar da drüben anrufen. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. So, hier sammeln hier aus der Mode gekommene, schicke, alte, personengebundene Schimpfworte. Rotzer, Gammler, Halbstarker, Flitzpiepe, Hilfswehr, Randberliner, Jungpionier, Tagedieb, Strauchdieb. Na, Lausbub, Schlawiner, haben wir schon. Hallo, wer bist denn du? Ja, hier ist Thomas. Hallo, Thomas. Ja, also mir sind drei spontane Schimpfworte so eingefallen. So, aber altertümliche. Ja, klar, der erste ist Schelm. Schelm. Ja, du Schelm. Genau. Mensch, aber Schelm, das hat er heute, wirkt ja heutzutage derart harmlos, dass man sich der kaum traut zu sagen, oder? Mhm. Wobei ist ja bei diesen Schimpfworten sowieso, Schlawiner nimmt ja auch keiner ernst, da fühlt sich ja keiner beleidigt und Typen wie Ecke fühlen sich so ja neu adelt. Naja, genauso wie Schlingel oder so. Schelm oder Schlingel, genau. Aber das Wort überhaupt ist ja Hallodri. Hallodri ist auch 1A, richtig. Mhm. Kommt gleich nach Schlawiner, oder? Genau. Hallodri und Strauchdieb. Hallodri, Schlawiner, Strauchdieb. Ach, darum würde man sich doch bewerben, so endlich mal von irgendjemandem beschimpft zu werden. Und was war das noch? Achso, das waren jetzt, waren deine drei. Genau. Schelm, Schlingel, Hallodri. Mhm. Was sind denn so deine üblichen Schimpfworte? Boah, ich versuche die endlich nicht so oft zu benutzen, aber echt? Wenn, dann Assi oder so. Assi, ach, Assi hört sich ja auch so doof an irgendwie, oder? Hm, naja. Naja, ich wollte, also, aber hört sich schon irgendwie ein bisschen blöder an, oder findest du nicht? Ja klar, ist schon ein bisschen asozial, aber ja, das hat sich so eingedingst. Klar, mal, das schleift sich so ein und wenn eine Beschimpfungssituation und Not an Mann ist, bumm, sagt man wieder Assi. Genau. Wo man doch viel lieber Strauchdieb oder Schlawiner sagen sollte. Oder Hallodri. Oder Hallodi oder Gammler oder Halbstarker. Oder Korinthenkacker. Korinthenkacker. Kacker. Ja, ist auch gut, oder? Eigentlich ja. Korinthenkacker ist auch nicht schlecht. Okay. Alles klar. Ich danke dir für deinen Anruf. Dann bitte schön. Tschüss. So, hallo? Hallo? Hallöchen, mach mal dein Radio aus. Ja, du solltest nicht das Telefon ausmachen, du solltest das Radio ausmachen. Mensch, Meier. Mit was für einem Volke hat man das dann hier doch zu tun? Aber wahrscheinlich hat man es ja nicht mit dem Volk zu tun, sondern nur mit einer Bevölkerung. Hallo, Bevölkerungsangehörige. Hallo. Hallo, Bevölkerungs... Wer bist denn du? Ich bin Jessica. Jessica. Mhm. Hallo, Bevölkerungsangehörige. Mhm. Warum, du klingst aber wie aus dem Eimer, sag mal. Ja, ich war gerade... Wohnst du so beengt, Jessica? Nee, ich war gerade in der Küche und hab gerade was gegessen. Ja, deswegen muss man doch nicht beengt klingen. Hm, jetzt klinge ich ja auch nicht mehr beengt, oder doch? Doch, immer noch ein bisschen. Ach. Vielleicht, weil dein Mund von der Sprechmuschel so weit entfernt ist. Nee, ist er nicht. Jetzt ist er näher dran, jetzt klingst du auch unbeengter. Okay. So, Jessica. Mhm. Was hast du denn jetzt in der Küche? Sag mal, das ist Viertel nach eins, das setzt doch alles an, das lagert sich alles auf deinen Hüften ab, auf den Oberschenkeln. Nee, das setzt bei mir nicht an. Na doch, doch, was hast du denn gegessen? Brot mit... Oh, na gerade, das setzt doch an! Wieso Brot? Oh, natürlich die Kohlenhydrate! Ach, oh doch, da muss ich gleich mal Süße drauf essen. Eieiei, echt verrückt. Ich höre, wie junge Frauen Brot essen. Viertel nach eins. Nach zwölf. Viertel nach zwölf. Ja. Viertel eins. Danach war überflüssig. Ja, siehst du? Ja. Ja. So, Jessica. Sag mal, hast du denn nachts nicht anderes zu tun, als sich in der Küche rumzutreiben und wildfremde Männer anzurufen? Nee, ich habe gerade mein Bad geputzt und jetzt musste ich was essen. Du putzt um Mitternacht dein Bad, um dann um Viertel eins in der Küche Brot zu essen? Ja, weil ich fahre morgen weg und da wollte ich, dass alles ein bisschen ordentlich ist. Wo fährst du denn hin? Zu Weihnachten nach Oranienburg? Schön mal richtig in südliche Sonne? Nee, fahre nach Hamburg. Nach Hamburg? Ja. Oh, die feine Dame fährt nach Hamburg. Nee, ich habe da mal gewohnt. Wir haben vor 2 Wochen schon mal miteinander gesprochen. Hast du da noch in Hamburg gewohnt? Nee, da habe ich in Berlin gerade. Da bin ich gerade umgezogen. Ach so. Mhm. Und jetzt hast du seit 2 Wochen das Bad nicht sauber gemacht und jetzt musst du doch endlich mal. Nein, ich bin schon vor 2 Monaten umgezogen. Ja, ja. Und was machst du jetzt in Hamburg? In Hamburg, da besuche ich Freunde von mir. Wen denn? Was denn für Freunde? Woher kennst du die? Ja, das sind doch bestimmt Hamburg. Auch irgendwelche Hallodris. Ja, aus ne. Hamburg? Ja. Oh. Ja. Ich war neulich auch in Hamburg. Aha. Und dann bin ich wieder zurückgefahren. Ja, hätte ich auch gemacht. Ja. Mir hat es in Hamburg auch nicht so... Nee, gerade das Wetter. Das Wetter hat mir überhaupt gar nicht gefallen. Ja, da ist immer so trübe und so regnet so viel. Genau, genau. Hier regnet und kalt. Arschkalt war es. Und die Leute sind so reserviert. Bisschen, finde ich. Ja, dachte ich, die höchste Rinne in die Menschenmenge ist mal hier in der Frei. Nee, alle Leute reserviert gewesen. Mann, nein. Ja, ganz echt. Scheiße, dachte ich, ist ja wie im Osten, sie werden platziert. Bin ich gleich wieder raus aus der Menschenmenge. Nein, so naja, so ist es. Aber so war es auch. Hast du schon recht. Oh. Ja. Ja. Ja. So, Jessica, das geht heute um schöne alte Schimpfworte. Alte Schimpfworte. Willst du jetzt ein fischköpfig hamburgisches Tier unterbringen? Nee, eigentlich gar nicht. Sondern? Na, Hans Wurst kenne ich noch. Hans Wurst, ist das ein Schimpfwort? Ja. Bist du sicher? Ja. Hast du damit schon mal jemanden beschimpft? Nee, ich nicht, aber von früher. Und? Meinst du, jemand, der als Hans Wurst beschimpft wurde, fühlte sich auch beschimpft? Ja, also ich finde, das klingt so ein bisschen trottelig. Hans Wurst, war ja gut. Wurst und so. Ja, Wurst. Und dann hat mir einer eins gesagt, aber ich weiß nicht, ob das Altentürme... In der allergrößten Not frisst der Teufel die Wurst doch ohne Brot. Mhm. Hans Wurst. Naja, jedenfalls zu meinen Lieblingsschimpfworten, ihr hört es jetzt nicht. Mit Hallodri, Schlawiner, Strauch, die Flitzpiepe kommt es nicht mit. Nee, das stimmt. Kanntest du deine Flitzpiepe? Ja, kannte ich. Aber du bist ja aus Hamburg. Ja, naja, ich bin ja gar nicht wirklich aus, ich habe 4 Jahre lang in Hamburg gewohnt. Der Reeperbahn noch zum Malweins. Eine Reeperbahn ist ja auch scheiße, wenn es regnet. Ja, das stimmt. Obwohl, ja. Es gibt eine tolle Kneipe, die heißt das Clochard und die ist drinnen in so einem urischen Keller. Und da ist es immer richtig schön dreckig und versifft und es ist gesund. Super, wie bei dir im Bad. Ja, nee, bei mir ist es jetzt sauber, ich hab's ja sauber im Bad. Ah ja, sicher? Ja. Hast du vielleicht nicht nur so getan, ich meine, kontrolliert ja keiner. Nee, das stimmt. Ja. Da hast du wahrscheinlich nur Licht an, Licht aus, schnell die Tür wieder zugemacht. Nee. Und du sagst, ach, heute habe ich das Bad sauber gemacht, da fühle ich mich wohl, kann ich schön ganz beruhigt nach Hamburg. Ich hab das schon richtig sauber gemacht. Na gut. Und Rosettenfürst kenne ich noch. Was ist denn Rosettenfürst? Das ist auch ein Schimpfwort. Ja, aber kannst du mir mal erklären, was das bedeuten soll? Na, Rosette ist am Po, also, die Rosette, das Arschloch. Ach so. Und na, Rosettenfürst halt. Und das ist ein schönes, vielleicht von dir als schön empfundenes Schimpfwort. Aber ist denn das altertümlich? Na, weiß ich nicht. Ich finde ja, klingt jedenfalls so. Ach so, ich möchte das gleich wieder aus meinem Wortschatz streichen. Mir fällt das nicht so richtig. Hm. Ist mir irgendwie eine Spur zu drastisch. Und ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Früher hat man manchmal gesagt, hast du eigentlich... Alle, von früher kenne ich praktisch alle. Das ist ja meine Zeit gewesen früher. Nee, ich habe das mal im Deutschunterricht gelesen. Ich kannte das gar nicht mehr. Hast du einen an der Marmel? Kennst du das? Nee. Nee, ich auch nicht. Ich habe das nur mal gelesen. Wo denn? Im Deutschunterricht. In so einer im Deutschunterricht. In welchem Buch denn? Mann, das war so ein blöder Text über Sprachinterpretation, über verschiedene Sprachstile. Ja, aber der Text musste da irgendwo herkommen. Ja, weiß ich, hast du einen an der Marmel? Das war vor 3 Jahren. Na und? Trotzdem muss man doch gerade bei so einem Wort, wenn ein Wort wie Marmel auftaucht, da wird man doch quellenkritisch. Ja, Marmel heißt Kopf. Also eigentlich hast du ihn an einer Waffel, nur dass statt Waffel Marmel. Ja, genau. Na, das klingt jetzt aber nicht überzeugend. Nee, sag mal, aus Schimpfworte, die aus dem Deutschunterricht stammen, die können es ja irgendwie auch nicht so richtig in sich haben, oder? Nee, aber altertümliche Schimpfworte haben es ja heute auch nicht mehr so richtig in sich. Also wenn du sagst Stawiner oder sonst was, fühlt sich bestimmt keiner mehr angegriffen. Und bei Hallodri bestimmt auch nicht. Oder? Jetzt hört man hier nicht so übergenau. Korinthenkacker. Ja, das ist auch noch ein Schimpfwort. Siehst du? Haarspalter. Ja. Ja. Na gut. Jeanette heißt du? Nee, Jessica. Ach, Jessica heißt du. Ach stimmt, letzte Sendung hast du Jeanette hießen. Nee. Oh nicht? Nee, ich hieß immer Jessica. Echt? Ja. Ich dachte mal, Jeanette ist die mit dem unverräumten Badezimmer. Nein. Nee, du bist ja die mit dem aufgeräumten Badezimmer. Ja, ich hab's ja jetzt auch. Genau, du bist ja Jessica. Ja. Wo kann man eigentlich toll in Berlin was machen? Weil ich wohne ja. Was ist denn das lustig? Da will ich denn hier raus. Mach ja, mal. Ich wohne erst 2 Monate hier. Und irgendwie. Wo denn hier? Ja, an Berlin ist groß, es ist total breit. In Prenzlberg. Ja, weiß ich, Uni, was willst du denn machen? Ja, weiß ich nicht, irgendwas, ja, freue ich mich auch, irgendwas mit Metal und irgendwo nette Leute kennenlernen. Und lieb's nicht. Na doch. Ach. Doch. Nee, in Berlin. Bestimmt. Na, weiß ich, Uni, immer raus. Ja, mach ich doch schon. Ach so, na, ich gehe ja zum Beispiel nicht raus, von da weiß ich auch nicht, wo man was machen kann. Doch, du gehst bestimmt auch raus. Nee. Doch. Nee. Ja, bloß bei mir ist das Problem, ich sehe nicht so viel und dann ist immer schwierig irgendwie mit nachgucken, weil jemand hat mal gesagt, irgendwie es gibt die City und die TIP und keine Ahnung. Ach so, ja, stimmt. Und all so komischen Zeitschriften. Ah ja, das ist blöde, ja. Aber die sind immer so grafisch aufgebaut und da kannst du das nicht richtig einscannen und sonst was. Ach, kennst du denn nicht noch andere in Berlin, die auch nicht viel sehen? Ja doch, aber ich will doch nicht nur andere kennenlernen in Berlin. Naja, aber vielleicht wissen die, wo was los ist. Nee, die wissen das auch nicht. Also die wissen ein bisschen was. Letztens hat mir einer eine Seite gegeben, Stressfaktor, Punkt, irgendwas. Und? Und ja, weiß ich nicht. Da muss ich erst mal raufgucken, wenn ich wieder Internet habe. Ach so? Ja. Soll ich mal raufgucken? Mhm, das ist irgendwie so eine linke irgendwas Seite. Linke. Ja. Aber ich habe auch noch keine Ahnung, was das nun eigentlich ist. Stressfaktor. Was willst du lieber so was Antifaschistisches machen? Ja. Stressfaktor. Ja. Aber heute gibt's ja auch nicht mehr richtig was Antifaschistisches. Nee. Also naja, bestimmt schon irgendwie, aber irgendwie kommt mir jetzt alles immer etwas seltsam vor. Es gibt ja auch linken Antisemitismus. Das ist vielleicht eine komische Sache. Ja, was das alles gibt, wa? Ja, ist schon irre, was das alles gibt. Ja. Genau. Sehr seltsam, die ganzen Menschen. Ja. Also der Mensch ist sowieso eins der seltsamsten Lebewesen. Das stimmt. Oder? Doch, sehr. Ja. Kennst du eigentlich Charles Fourier? Ja. Ja, wie heißt denn das eine Buch, irgendwas mit Liebe? Da hat er über Berufe geschrieben, also wie man zum Beispiel Berufe besser strukturieren könnte. Also, dass das auf die Bedürfnisse der Menschen ausgerichtet ist. Ja, ist schon ein Weilchen her, oder? Ja, und? Ich will das aber lesen. Und ich weiß nicht mehr, wie das Buch heißt. Ach so, naja, da musst du mal in die Bibliothek gehen und nach Fourier fragen. Ja, hast recht. Ist vielleicht oder? Ganz genau. Super. Naja, ist so verkehrt nicht. Nee, nicht richtig. Ja, ich krieg dir jetzt irgendwie nicht weiterhelfen. Ich sehe jetzt nicht genau, was du meinst. Ach so. Ah, auch peinlich, oder? Was peinlich? Na, peinlich. Von dir? Ja. Naja, nee, ich kann's ja nicht alles wissen. Stimmt. Ja. Aber wäre schon schön, war wenn. Ja, wäre schon schön gewesen, wenn. Ja, wäre schön gewesen, wenn. Ja. Aber ist eben nicht immer schön. Nee. Ah. Hm. Das Leben, wa? Hm. Ist schon bitter. Naja, bitter. Manchmal, ja. Manchmal und manchmal ist auch wieder ganz schön. Wenn man nette Menschen trifft, dann ist es ganz schön. Aus der neuen Liebeswelt heißt es wahrscheinlich. Ja, genau. So ja, genau, ja, Mensch, ja. Ja, cool. Aus der neuen Liebeswelt. Ne, so war das. Genau. Ja, dann, ja, weil das sonst immer so blöd ist, wenn ich in die Bibliothek gehe und dann immer schreibe, früher, ja, will ich nicht. Und die sind dann immer so ein bisschen komisch. Manchmal, die Bibliothekare. Ja, ist klar. Oder die Bibliothekarinnen. Ja, genau, damit hatten wir es letztes auch. Naja, aber vor allen Dingen, ich meine, wenn ein Blinder in eine Bibliothek kommt, dann sind die natürlich erstmal misstrauisch, oder? Ja, das war immer lustig. Da habe ich mal Nazis und Goldmund gekauft von Hermann Hesse. Ja. Und die so zu mir, das wollen Sie doch jetzt nicht aber etwa lesen, oder? Echt? Siehst du, naja, das ist genau, wo sie immer noch kicken ist, wenn ein Polizist in eine Buchhandlung kommt. Da denken sie auch, dass es draußen regnen muss. Ja. Ja, naja, gut, ja. Jeanette. Nee, falsch. Dein Bad ist nicht richtig sauber. Doch, ist es. Echt? Du hast es gar nicht gesehen. Sicher? Mhm. Na gut, dann will ich dir mal vertrauen. Na dann. Vielen Dank für deinen Anruf. Jo, tschüss. Tschüss. Thank you. mir doch reichlich Indonesisch vor. Wenn Fritz in Fürstenwalde, dann 101,5. Fritz Info. 0:33, das Wetter nachts minus 2 bis minus 6 Grad am Tag. Freundlicher 4 bis 7 Grad. Und jetzt die Meldung mit Matthias Kerkhoff. Die Tarifverhandlungen für die Bauwirtschaft sind ergebnislos abgebrochen worden. Ein Termin zur Fortsetzung wurde nicht vereinbart. Die Arbeitgeber verlangen Öffnungsklauseln, um die Wochenarbeitszeit auf 42 Stunden zu erhöhen. Mehr Lohn wollen sie dafür aber nicht zahlen. Die Gewerkschaft lehnt dies ab. Bei der Bahn wird es bis 2010 keine betriebsbedingten Kündigungen geben. Auf einen entsprechenden Tarifvertrag einigten sich die Deutsche Bahn und die Gewerkschaften bei einem Spitzengespräch in Berlin. Im Gegenzug müssen die 150.000 Beschäftigten länger arbeiten, um Kosten zu sparen. Die Türkei will nicht jede Bedingung der Europäischen Union für Beitrittsverhandlungen akzeptieren. Ministerpräsident Erdogan sagte, er würde bei inakzeptablen Bedingungen auch Nein sagen. Die EU-Staats- und Regierungschefs wollen am Freitag über die Aufnahme von Beitrittsgesprächen mit der Türkei entscheiden. Bei einem Brand während einer Premierenvorstellung in einem Istanbuler Kino sind 130 Besucher verletzt worden. Die meisten von ihnen erlitten Rauchvergiftungen. Nach Angaben der Kinobetreiber wurde das Unglück durch Kerzen ausgelöst, die eine eigens für die Gala-Veranstaltung errichtete Dekoration in Brand gesetzt hatten. Und noch zum Sport. Basketball zum Auftakt der Rückrunde im ULB Cup hat Alba Berlin die erste Auswärtsniederlage hinnehmen müssen. Die Berliner verloren bei Budgonest Prodeca mit 85:95. Der Verkehr auf Fritz hat keine Meldungen. Weiter gute Fahrt. Noch bis zum 24. Dezember. Jeden Tag Türchen auf. Event. Karten drin für Fritz-Konzerte. Rammstein, Silbermond, Die Toten Hosen, Scala, Green Day und das letzte Konzert der Guano Apes. Der Fritz-Eventskalender. Konzerte statt Schokolade. Gewinnt mit noch bis zum 24. Dezember und im Radio. Preis der Musik. Fritz. So Kinder, dann knattern wir hier nochmal eine Musik drin und dann geht's aber hier weiter. Готовность. Первый. Второй. Третий. Начинает счет. Пять, четыре, три, два. Старт! We'll be right back. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, Kinder, viele Zeit haben wir nicht mehr. Außerdem haben wir ein Band des halbautomatischen Anrufbeantworters anzuhören. Ich sage deswegen vorsichtshalber gleich nochmal die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter durch. Belöchert den. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam. 731-39-32. So, wir machen mal, glaube ich, jetzt hier ruckzuck sammeln bloß nochmal. Hallo, wer bist denn du? Grüß dich, Jürgen, hier ist der Peter aus Thüringen. Hallo, Peter aus Thüringen. Ja. Mensch, Meier, so ein weiter Anruf. Ja, warte mal, ich mach mal das Radio schnell leiser. Ja, bist du in Thüringen jetzt auch? Ich bin in Thüringen, genau. Ach, kick mal ihn an. Ja, ich höre dich schon seit Jahren. Ach so. So, Peter. Ja. Du hast jetzt wahrscheinlich sowas spezifisch Thüringisches. Ja, habe ich auch. Aber zu dem Backofen vorhin nochmal, mit dem Selbstreinigen. Ja, genau. Das ist auch ein blödes Ding, ist das. Da kennst du dich aus. Von wo rufst du vielleicht aus Sangerhausen an? Nee, das ist ja noch, wo ist denn Sangerhausen? Sangerhausen, das könnte noch. Ja. Ich bin ja auch so im nördlichen Zipfel Richtung Nordhausen. Ja. Aber ich stamme aus Seifert-Rudelstadt aus der Ecke. Ah ja, gut. Da ist eine Stufe drin in den Backofen. Ja. Das läuft so, ich weiß nicht, bei 300-400 Grad sowas. Dann brennt sich der Scheiß selbst raus. Ach echt? Braucht unheimlich viel Strom. Und das hat E.ON erfunden oder sowas. Und stinkt da wahrscheinlich, wie die Pest, oder? Ich hab keine Ahnung. Ah ja. Ich habe mir zwar auch einen neuen kaufen müssen, der alte war Schrott. Das verstehen die unter Selbstreinigend. Ja. Also. Darauf kann ich verzichten. Ja. Nehme ich immer lieber einen Lappen und fit. Genau. Peter, wieder was gelernt. Ah ja. Ja. In der Rudelstädter Ecke, da gibt es ein Wort, das heißt Brummochse. Brummochse. Ja. Ist da aber nicht böse gemeint. Ach so. Jeder andere nimmt das als Beleidigung hin. Bei dem ist das so eine Art, du bist ein sturer Hund, ein Dickkopf. Ja, ja. Eigentlich schon was Positives. Hat in Rudolstadt eigentlich eine positive Belastung. In Rudolstadt? Ja. Das heißt, in Rudolstadt, okay, aber außerhalb Rudolstadt ist man jetzt gewissermaßen gefährdet. Ganz genau. Ach, guck mal. Ja. Und so sonst so schöne alte, wie so Schlawinkel, oh, ja. Schlawiner. Auch eine Schlinge ist eigentlich keine Beschimpfung. Ja, stimmt. Das sagt man so wie Triefsocke oder sowas, ne? Mit Triefsocke möchte ich jetzt aber ohne geweckt werden. Naja, aber das ist keine Beschimpfung. Arschgeiche. Arschgeige kennt man schon, oder? Das ist dann so ein etwas runtergedimmt und aha. Und was man dann früher noch so gesagt hat, zu diesen speziellen Leuten, du Rotarsch. Kennst du sicher? Ja, hat ja heute aber auch nicht mehr viel Sinn, oder? Nee. Ja. Heute sind es alles Ärsche, ob rot oder schwarz. Ja, genau. Naja. Mensch, Peter, na dann danke ich dir aber, ja? Alles klar. Okay, tschüss. Jürgen, bleib gesund, tschüss. Ja, danke, tschüss. So, hallo? Ja, hi. Ja. Ja, jetzt also. Schnell nochmal. Hey, Triefsocke, jetzt mach mal hier. Jetzt. Ja, ich wollte erstmal sagen, 3 Käse hoch und Nase weiß. Stimmt. Ja. Aber die gelten ja sowieso eigentlich nur für Kinder, oder? Naja, 3 Käse hoch, sagt man ja. Sagen die das zu dir immer noch? Nee, sagen sie nicht. Ah, da hast du aber Glück. Ich habe auch nur drüber gelesen, aber. Ah ja. Aber Naseweiß klingt schon irgendwie ganz gut, wa? Mhm. Aber gilt schon, glaube ich, eher für Kinder. Naja, Naseweiß schon, aber 3 Käse. Welches von denen denn, die du heute so gehört hast, kanntest du überhaupt noch nicht? Das, was bei dir Platz 2 ist. Strauchdieb? Nee, Schlawiner? Hauer mit H. Halodri? Ja, Halodri. Kanntest du ja nicht. Ja. Ach, Halodri ist aber toll. Ja, wann sagt man das? Na, Halodri ist im Grunde auch ein Schlawiner, einer, auf den ich so richtig verlasse, der so durch die Welt schleudert und wahrscheinlich tendenziell auch eher immer ein Lachen im Gesicht hat. So möchte gern. Aber sich Geld borgt und nicht wieder zurückgibt und so. Ach ja, nicht mal so möchte gern, sondern der ist so völlig sorglos. So ein Bruder Leichtfuß eigentlich. Das Bruder Leichtfuß, das schreibe ich mir irgendwann nochmal auf. Ist das eine Beleidigung oder eher so eine Bezeichnung für jemanden? Ja, ist jetzt, also ich meine, bisher waren es ja alles jetzt nicht so richtig harte Beleidigung. Ist auch keine Beleidigung. Naja, er hat Beleidigung. Keine Richter. Naja, ist so auch einer, der sich eben keine Sorgen macht. Mhm. Aber vorwurfsvoll gemeint. Also einen Vorwurf. Weniger eine Beleidigung, vielmehr einen Vorwurf. Naja, aber... Aber immerhin, wa? Das ist ja nicht das Schlechteste. Stimmt. Also, von daher... Bruder Leichtfuß, ich danke dir für den Anruf. Ja, ich wollte dir noch sagen, dass du an deiner alten Schule ziemlich große Fangemeinden hast. Wo denn? An meiner alten... Gibt's die Herzschule? Ja, ja. Und die gibt's immer noch? Ja, die gibt's immer noch. Wiegerstraße, keine Ahnung was. Na, das ist ja toll. Und da bist du richtig, hast Fangemeinde. Na, vielleicht sollte ich da mal vorbeikommen und zur, ja, zum Stundenanfang läuten. Solltest du auch mal ein paar Freikarten schicken für Videoschnipselvortrag oder so? Ach so, ne, da müsst ihr euch schon selber hin bemühen. Naja... Ja. Das ist immer ungünstig. Du machst das immer genau dann, wenn wir was vorhaben. Wieso, was habt ihr denn da mal vor? Naja, letztes Wochenende, Samstag, war ich zum Beispiel bei einer Party. War. Naja, entschuldige, da war bei einer Volksbühne auch bei Scheuparty. Da hab's hinterher noch umsonst zu trinken. Ja, naja, das wies man ja vorher nicht. Naja, das stimmt, das wies man vorher nicht. Ist auch nicht so üblich bei den Videoschnipselvorträgen, die ja sonst eher in sachlicher Atmosphäre erhalten werden. Wann ist denn der nächste? Erst Ende Januar, 27. Januar. 27. Aber 20. Januar schon mal vormerken. Mhm. Kann ich jetzt nicht, sag ich jetzt nicht, was da passiert, aber das ist super. Ja, klar. 20. Januar. Einfach mal eintragen. 20. Januar, Volksbühne, 21 Uhr. Hm? Okay. Ja, okay. Vielen Dank für deinen Anruf. Ja, tschüss. Ciao. Hallo? Hallo? Hi, Kuttner. Mensch, Meier, du hast aber auch einen Lärm. Rauscht ein bisschen, oder? Ich ja. LKW. Ja. Bist du von der Wasserpolizei oder was? Was hältst du von alte Wuchtbrumme? Wuchtbrumme ist auch ganz gut. Aber Wuchtbrumme meint ja eher so Äußeres, war, oder? Ja, ja, so vom ja, wenn es ein bisschen korpulenter ist. Oder ja, was? Ja. Ah, aber Wuchtbrumme... Oder wenn mir einer so ein bisschen unsympathisch ist oder so, dann sag ich mal, der ist nicht ganz knusper. Nicht ganz knusper? Ja. Ja, aber naja, sagst du jetzt, ist ja eher modern, oder? Ich bin ja eher auf Unmoderne aus. Ach so. Also sowas wie Strauchdieb und Schlawiner. Zu die Meckeln, wo ich ja sage mal Muschelknacker. Das hast du dir aber alles selber ausgedacht, oder? Knusper und Muschel. Das schon lange da. Aber machen die doch ja nicht, oder? Nee, eigentlich nicht. Ich bin ja selber Muschelknacker. Ich stamme selber von hier oben eigentlich. Ach so. Und du machst das ja ohne Muschelknacken. Wann hast du das letzte Mal Muscheln gegessen? Du, glaube noch nie. Ich habe mal Muschelcocktail gegessen. Genau. Aber das war ja sowas von eklig. Nie wieder, du. Ja, ja. Ach, musst mal Austern schlürfen. Na, das ist erstmal eklig. Ja, das bloß. Aber na, schmeckt doch gut. Schmeckt ein bisschen Seetangwassermäßig. Ja. Aber sieht gut aus. Ja, so eine Auster sieht gut aus. Und wenn man selber rumschlürft, sieht auch immer lässig aus. Ich danke dir für deinen Anruf. Ja, nicht zu sagen. Okay, tschüss. Ciao. So, hallo. Spinner. Das war jetzt ein etwas sehr trockener Anfang. So, nein, dass ich das jetzt fast auf mich bezogen hätte. Spinner. Nee, das war nicht auf mich bezogen. Nicht auf dich, auf mich? Nein. Das war darauf bezogen, dass das aus dem ganz Alten herkommt. Nämlich Spinnen. Kommt von Spinnen, genau. Stimmt. Und abends Quatsch erzählen am Kamin, um sich die Spinnzeit zu vertreiben. Nee, das kommt daher, weil die Leute, die früher gespinnt haben... Gesponnen? Mhm. Ja. Scheiße, jetzt geht meine Aufnahme nicht mehr. Mhm. Weil ich wollte nämlich unbedingt noch deine... Na, sag schon, das... Meine zarte Stimme auf Bandband. Nein, denn? Eine Anrufbeantworternummer haben... Die kommt hier tausendmal. 731 39 32. Anschluss unter dieser Nummer. Das stimmt doch nicht. 0331 musst du noch vorwählen. Ja, Mensch, jetzt stell dich nicht so an. Und dann? Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam, 731 39 32. 731 39 32. 39 32. Ach Mann. Oh Mann, wie heißt du denn überhaupt? Na, das hatten wir schon mal. Ach so, ach Gott, hör auf, 731. Ja. 39? Ja. 32. Okay. Und davor aber 0331. Ja, genau. Okay. Spinnen kommt von... Früher hat man doch... Gesponnen. Weiß ich jetzt, ja. Jetzt erklärt mir nicht. Ich weiß es. Und die anderen sollen ahnungslos bleiben. Ich danke dir für deinen Anruf, ja? Tschüss. Tschüss. Hallo. Hallo, hier ist der Frank. Hallo Frank, jetzt schnell noch einen... Ja, ich habe auch ein paar Wörter. Na, mach. Und zwar Lump. Lump? Lump ist auch supi. Lump und habe gleich noch mehrere. Na sag. Bengel. Bengel, ja. Lausbub. Ja. Lümmel. Ja. Holzkopf. Ja. Und Zappelphilipp. Ja, ja. Wobei, sagen wir mal, Lump finde ich richtig gut. Die anderen sind alle so kindermäßig. Ja. Lausbub, Lümmel, Zappel, Philipp. Ist ja alles für kleine Kinder. Kann man doch dem Chef nicht an, kann man doch dem Chef nicht anbieten, oder? Ich weiß ja nicht, wofür du die Sammlung machst. Na, nur so. Nur so. Naja, zur Bildung des Publikums. Ja, gut. Okay, vielen Dank für deinen Anruf. Warte mal. Ja? Dann soll mir Jessica noch eine E-Mail schreiben. Genau. Hallo? Hallo? Ja. Alter Baggerlude. Baggerlude? Baggerlude. Und was ist denn ein Baggerlude? Ich weiß es nicht wirklich genau. Ein Lude ist ja eigentlich ein Zuhälter, ne? Ja. Eine Bekannte von mir immer verwendet. Baggerlude. Klingt aber nicht schlecht. Und Brandkanne gibt's auch noch, das kommt von der Küste. Was ist eine Brandkanne? Sehner, der immer öfter ein bisschen zu viel trinkt. Ach so. Naja, hätte man sich aber denken können. Gut. Okay, ich danke dir für den Anruf. Jawohl, ciao. Tschüss. Mensch, Kinder, jetzt nochmal ganz kurz schnell durchlaufen und dann ist aber hier Schluss. Wir haben noch Band vom halbautomatischen Anrufbeantworter. Los, hallo, ein Wort, ein schönes altes Schimpfwort. Hallo? Naja, da ist nichts. Hallo? Hallo? Ja, ein altes, schönes altes Schimpfwort, bitte. Rotznase. Rotznase ist super, vielen Dank. Hallo? Hallo, die Schlitzohr hast du vergessen. Die was? Das Schlitzohr. Schlitzer? Schlitzohr. Schlitzohr! Ja. Genau, Schlitzohr. Okay, vielen Dank. Hallo, hier noch eins? Ja, was? Ja, Halunke. Halunke hatten wir schon. Okay, aber trotzdem vielen Dank. Hallo? Ich bin noch Frevler. Frevler ist auch nicht schlecht. Hallo? Hi. Ja? Ich hab noch du Armleuchter. Ja, ja, das ist eine etwas altertümliche Umschreibung von einem sehr modernen, aktuellen Schimpfwort. Hallo? Hi. Na? Heulboje. Heulboje, oh nicht schlecht. Hallo, hier nochmal? Ja, moin, Knilch. Knilch? Ja. Super. Nicht wahr? Genau. Knilch, hallo, Dri Schlawiner, Strauch, die Flitzpiepe. Vielen Dank. Hallo? Hier schnell noch eins. Lorbas. Was? Lorbas. Was ist ein Lorbas? Das kommt so aus dem Ostpreußischen, soweit ich weiß. Ach so, aber weißt du nicht, was das bedeutet? Nee, korrekt, direkt nicht. Gut. Okay, ich danke dir trotzdem für den Beitrag. Hier noch ein letztes. Ja, hi. Hi, Kuttner, hier Emma. Hi, Emma. Ich hab noch was Schönes. Philister. Philister, super. Na, ist doch, ja, ne, aber das ist doch gleich. Kann man sagen und ja. Der Dobi weiß nicht, was das heißt. Ja? Genau. Voll die alttestamentarischen Schimpfworte. Ja, vielen ja. Dank. Ich freue mich, dass du noch kurz, genau, bis zum nächsten Mal. Genau, ja. Bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. Tschüss. So, Kinder, damit ihr jetzt endlich wisst, was ein halbautomatischer Anrufbeantworter ist, heute spät wie nie. Nochmal Band vom halbautomatischen Anrufbeantworter. Hier nochmal die Nummer. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Ordnen Sie die wörtlich benannten emotionalen Zustände Traurigkeit, Wahnsinn, Heiterkeit jeweils einer der drei folgenden Lautäußerungen zu. Das Band des halbautomatischen Anrufs. Hallo, ich bin's Wolle. Kuttner, weißt du, dass ich mich riesig gefreut habe, dass du von den Anderthaus gespielt hast, Teenage Kicks? Boah, ich hab das Radio hier so aufgedreht, du, dachte ich, Mensch, weißt du, was das Zeug ist? Da ich das so laut aufgedreht, dass die Nachbarn sich beschwert haben. Teenage Kick von den Undertones, ein Lieblingslied von John Peel. Da denken sie, hab ich die angeschrien, John Peel. Da denken die meisten, das ist ein Waschpulver. Also ich bin total entsetzt. John Peel ist mein Lieblings-DJ gewesen. Was wollte ich denn noch? Ach so, jetzt fällt mir noch was ein. TV Telefon, TV Trüffel, TV Tische, TV Treppe, TV Tripper, TV Tomaten, TV Talken und TV Tüfteln. Ich klicke jetzt auf, ich was wolle. Also, wenn ich meine Freundin teletransportiere und danach trangiere, dann tacke ich sie an die Wand. Das sind schöne T-Wörter und das macht ihre Spaß. Nur sie toleriert es nicht. Okay. Ja, das war's dann wohl, ne? Mit Triefen, Tackern, Teleportieren und so weiter. Ich lebe noch, wollte ich nur sagen. Tschüss. Heiterer Abend heute. Lernen, entfernen, ich schleiche. Liegend, brillierend, ich aufmerksam. Brüllend, Hartz IV. Gehen zum Amt. Tätowieren und therapieren. Hi, ja, ich hätte ein Wort für dich, Kutti. Toben, rumtoben. Kuttner, tangiert es dich denn eigentlich überhaupt nicht, dass du den ganzen Abend mit Leuten telefonierst und über Teeverben tönst und kein Mensch ans Träumen denkt? Grüße an Wolle. Wanderer, kommst du nach Sparta? Gib Kunde. Dorten, du habest uns hier liegen gesehen, wie das Gesetz es befahlen. Ja, das ist natürlich von Herodot, eine Inschrift des Denksteins an den Thermophylen. Und falls die Frage auftaucht bei Herrn Kuttner oder bei den Hörern, die Thermophylen, das sind, ja, das ist natürlich griechisch und heißen warme Tore. Das sind Engpässe in Griechenland am Meer. Schwefelquellen, warme und so weiter und so weiter. Und Herr Dr. Schiller hat es auch verwendet in einem Gedicht. Also viel Spaß und tschüss. Bitte, bitte spiel unsere Ofen-die-Cover-Version. Bitte. Pop! Versuchen wir es später noch einmal. Ihr gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Selbst der aus dem Altertum bekannte Aristoteles hat einiges entwickelt auf dem Gebiet der reinen Logik. Aber er war auch ein Schurke. Er hat die Sklaverei befürwortet und hat die Sklaven nicht als Menschen und nicht mal als Tiere, sondern als sprechende Werkzeuge bezeichnet. Also es gibt nur äußerst wenig Leute, die nicht auch mal irgendwie ausgeflippt waren. Deswegen ist es viel besser, man entwickelt sich zu einem konsequenten Eklektiker und der sucht sich von allem nur das aus, was er gebrauchen kann. Und da ist nun ein ganz besonderes Beispiel, was der Wolle auch erwähnt hat, Ulrike Meinhof. Ja, es war zunächst mal vorbildlich, dass sie, als sie noch nicht im Untergrund war, da hat sie regelmäßig für die Zeitschrift konkret ihre Kolumnen geschrieben. Und da hat sie sehr scharfsinnig die Schwierigkeiten und Fehler des Kapitalismus analysiert, fast schon so gut wie Rosa Luxemburg. Und insofern, wer sich da noch für Ulrike Meinhof interessiert, der kann ich nur empfehlen, einige ihrer Kolumnen, die sind in dem Taschenbuch mit dem Titel Die Würde des Menschen ist antastbar erschienen. Und da kann man noch sehen, wie scharfsinnig sie gut wieder war. Aber als sie dann in den Untergrund ging und auf eine so dilettantische Weise versuchte, den Staat aus den Angeln zu heben, da ist sie nun wieder kein Vorbild. Wenn man den Staat aus der Angeln heben will, dann muss man das zumindest so machen wie die Jakobiner, als die die Bastille erstürmt hatten. Ein guter Tipp, jetzt wo ist denn jetzt hier die Bastille geblieben? Kinder, ja, wie, wo auch immer die Bastille sei, wir machen Schluss, hören uns nächste Woche wieder, dann ist ein bisschen Weihnachtspause. Nächste Woche ist wieder Geschenkgedichte. Ihr wisst, könnt ihr anrufen, euch ein schönes Gedicht schreiben lassen von Peter Babacinek. Dann wird dann flugs eingetütet und erreicht euch hoffentlich noch vor Weihnachten. Das am nächsten Dienstag, der Geschenke-Gedichtssprechfunk. Wenn ihr noch in letzter Not ein schönes Geschenk, und zwar ein gedichtetes Gedicht braucht, dann ist das eure Sendung, aber die findet eben nächste Woche statt. Bis dahin verabschiede ich mich und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Nein, falsch. But now time runs away and I must hurry to say farewell to all of you. I want to thank you for listening to me and if I may hope, that I have brought to you any entertainment or joy, it will make me very happy. Good night. Vorübergehen ans Tor dir gute Nacht.